Die geistliche Welt ist unsere Welt. Himmel. Amen. The Christ world is a spiritual world. Die Welt von Christus ist eine geistliche Welt. Without the Holy Spirit, you can only live a Christ world. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht in der Welt von Christus leben. Amen. Amen. The Holy Spirit is the power of God. Der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. Amen. Amen. He wants you to be the little child that he created you to be. Ich möchte, dass du das kleine Kind bist, wozu dich erschaffen hat. Be the little child he wants you to be. Das kleine Kind sein, wozu dich erschaffen hat. You know, we are in... If you know this little child that Jesus talked about. Das kleine Kind, von dem Jesus spricht. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 18, let's go there again. Amen. Matthäus 18. Talks about a little child. That little child that you are. That you are to learn to be. Amen. Amen. Learn to be this little child. Lerne dieses kleine Kind zu sein. You know, children never run away from their mother. Kinder laufen nicht weg von ihren Eltern. Amen. Amen. They never run away from even their father. Amen. Amen. They never run away because, you know, even they are going to fire, they go there with them. Sie gehen mit ihren Eltern ins Feuer. You just put little child. I'm not saying a child that is already mature that will be questioning the mother. Where are you taking me to? You want to kill me? I will not follow you. Amen. Amen. We thank God that Isaac was not like that. Wir danken Gott, dass Isaac nicht so war. Isaac was not like that. Isaac I remember war nicht his so. Story. Amen. Amen. He was going to be used for sacrifice. Er wurde für ein Opfer benutzt. God told the father. Gott hat zu seinem Vater gesagt. Give me your son. Gib mir deinen Sohn. Go sacrifice him. Geh und opfere ihn. You know they were going. They went there. Sind dorthin gegangen. You know, Isaac asked. Isaac hat gefragt. You know, you can train your child to that extent, that he know we never question God. Du kannst dein Kind so erziehen, dass es niemals Gott in Frage stellt. He never, you know, he never question God. Dass Gott niemals in Frage stellt. We will go there. Amen. Amen. Let us first of all read this verse 1 and 2. At the same time came the disciple unto Jesus, saying, who is the greatest in the kingdom of heaven? And Jesus called a little child unto him and set him in the midst of them. Amen? Amen. We'll be coming here again. But go to Genesis 12. Yes, I'm with 12. Is it Genesis 12 or Genesis 20 or something? Let me see. I will quickly look at it. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Genesis 22, amen? 1. Mose 22. Oh, Daddy. You know, you can train your child to now, you know, that he now, he just loves who is going to be killed. He just loves it. Du kannst dein Kind so erziehen, dass es sogar den Tod liebt. I thank God for Isaac. Ich danke Gott für Isaac. How he was being trained. Wie er erzogen wurde. Never to doubt God. Dass er Gott nicht angezweifelt Amen. Hat. Amen. And it came to pass. Look at from verse 1. 1. Mose 22. After these things, that God did tempt Abraham and said unto him, Abraham, and he said, behold, here I am. And he said, take now your son, your only son. His son was not, Isaac was not the only son. Isaac war nicht der einzige Sohn. But spiritual is the only son. Aber geistlich war er der einzige. Amen. Naturally, he was not the only son. Natürlich war er nicht. You can have 10 children, none of them belong to you. Du kannst 10 Kinder haben, keins davon ist deins. God is saying here, your only son. Gott sagt hier, dein einziger Sohn. Ishmael was already there. Ismael war schon da. Amen. Amen. Whom God loved. And guided him into the land of Moriah. And offer him there for a burnt offering upon one of the mountains, which I will tell thee of. Oh, Daddy, praise the Lord. Hallelujah. You know, Abraham did not doubt God. Abraham hat Gott nicht angezweifelt. If God tell us that today, we will run. Wenn Gott uns das sagen würde, würden wir vor ihm weglaufen und den Teufel verweigern. What we do here is not God. Satan get behind me. Amen. Amen. You know, he will tell you, bless the house of God. Er wird dir sagen, segne das Haus Gottes. Bless you, you know, be there for one another. Sei da füreinander. If you cannot be there for one another, how can you even give your son? Wenn du nicht mal da sein kannst für andere, willst du deinen Sohn geben? Praise the Lord. Halleluja. If you cannot obey his voice, wenn du seiner Stimme nicht gehorchen kannst, how can you even give your son? Wie kannst du deinen Sohn geben? Amen. Look at it, verse 3, from verse 3. Vers 3. And Abraham rose up early in the morning and saddled his ass and took two of his young men with him and Isaac his son and claimed the wood for a burnt offering and rose up and went unto the place of which God had told him. He did not even, you know, here there is nothing mentioned of his wife. Hier steht nichts über seine Frau. You know, I have to tell my wife first. Ich muss erst mal meiner Frau sagen. Ich muss meiner Familie sagen, damit sie sich verabschieden können. You know, so that they will still send off. Let us do send off. Damit sie ihn verabschieden können. You know what we value. Aber das, was wir wertschätzen, what we value so much, was wir so sehr wertschätzen, was wir wertschätzen, wird uns von Gott wegnehmen. Wir müssen Gott wertschätzen. Zulassen, dass er das Einzige ist, was wir wertschätzen. If you value, you know, things you value, Dinge, die wir wertschätzen, matters a lot. Sind wichtig. Amen. Amen. The relationship with people that you value. Beziehungen und Menschen, die wir wertschätzen. Those friends that you move with. Freunde, mit denen wir Zeit verbringen. You value your relationship with them. Beziehungen, die wir wertschätzen. And they almost, you know, they separate you from the truth. Und sie trennen dich von der Wahrheit. Amen. Amen. Instead of you choosing the truth, entscheidest du dich lieber für sie. Amen. Amen. Let the Holy Spirit guide you. Lass zu, dass der Heilige Geist dich leitet. Amen. Amen. Paulus hat gesagt, freut euch in allem. No matter what, rejoice in all. Egal was, freut euch in allem. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Abraham rose up without. He was just here. There is no mention of the wife. Abraham ist losgezogen ohne seine Frau. I did not question God. Und er hat Gott nicht in Frage gestellt. Why? You know, when we say don't do something, we want to know why. Wenn Gott sagt, dass wir etwas nicht tun sollen, fragen wir wieso. Why? It's always why. Wir fragen immer wieso. Praise the Lord. Halleluja. And then in verse 4. Vier. Then on the third day, Abraham lifted up his eyes and saw the place afar off after walking for 4 days. 4 Tage ist er gelaufen. Amen. Amen. Walking, trekking for 4 days. 4 Tage lang ist er gelaufen. Amen. Amen. 4 days. 4 Tage. We cannot stay here for a whole day. Wir können nicht mal hier den ganzen Tag sitzen. We can only stay here for just 2-3 hours. Wir können people already doing like ein paar Stunden hier sitzen. Their waist is already almost kaputt. Und schon haben wir Rückenschmerzen. They are checking their waist, checking everything. They are standing up 100 times. Und schon müssen wir aufstehen. They are looking for water, looking for. You know, here is somebody. You see, 4 days. 4 Tage lang. Not going to the bank to collect money. To make a sacrifice. Um seinen Sohn zu opfern. You know, there's a place also where, you know, that we are with Jesus for 3 days. Sie waren 3 Tage lang bei Jesus. You know, before he gave them the 5 loaves and the 2 fish. Amen. Before er sie mit den the blessing of the 5 loaves and the 2 fish. Before then. The Bible said that we are with him for 3 days. 3 Tage waren. 3 days, not going home. 3 Tage waren nicht zu Hause. We are not used to that. Aber daran sind wir nicht gewöhnt. We are so used to the natural world. Wir sind an das Natürliche gewöhnt. Amen. Amen. You know, how are we? When are we going to even do that? That is what do you call it? The retreat. You know, people just live together. They do it. It's so common in Nigeria. Retreat, at least once in a year or once in every 6 months. They live together, some for 7 days, some for a whole month. But it's just about, after food, the preaching, and just, it's about Christ also. It's not just, it's not visiting and just sleeping there, and we just, you go to work, just, it's not like that. It's like service every day. That's what it is there. No. Wie ein täglicher Gottesdienst. We have to be used to him. Wir sollten uns an Gott gewöhnen. If you are not used to him, you will be used to Satan. Gewöhnt sind, wenn wir uns an den Teufel gewöhnen. We are so used to the natural world. Wir sind gewöhnt an die natürliche Welt. And we wonder why we are getting their results. Wir wundern uns, weshalb wir ihre Ergebnisse bekommen. Your lifestyle will give you your results. Unser Lebensstil wird uns Ergebnisse geben. Amen. Allow Christ to be your lifestyle. Lass zu, dass Christus unser Lebensstil ist. Praise the Lord. Halleluja. The third day, amen. Verse 5. And Abraham said unto his young men, abide ye here with the ark, and I and the Lord will go be yonder and worship, and come again to you. You know, this time, Isaac was already 17 years old. Isaac war schon 17 Jahre alt. Schon ein erwachsener Junge. 17 years old, we fight the mother, fight the father. You want to kill me? Money rituals. We can't do money rituals. You see? And Abraham took the wood of the burnt offering and laid it upon Isaac, his son. And he took the fire in his hand and a knife, and they went both of them together. And Isaac spake unto Abraham, his father, and said, my father. And he said, here I am. Here am I, my son. And he said, behold the fire and the wood, but where is the lamb for a burnt offering? You know, Abraham, you know, Isaac here, it's as if he's wondering what is going to happen at the burnt offering. Das ist so, als ob er sich fragt, wo das Brandopfer ist. You see, where is the burnt offering? Where is the animal? Wo ist das Tier, was wir schlachten werden? Für das Opfer. And Abraham said, my son, God will provide himself a lamb for a burnt offering. So they went both of them together. Praise the Lord. Hallelujah. Can you see somebody that his trust is so much on God? Sein Vertrauen ist so sehr auf Abraham, Gott. Abraham, his focus was so much on God. Sein Fokus lag so sehr auf Gott. And that's why, you know, God never hide anything from him. Gott hat ihm nichts verborgen. Anything God want to do, he always tell Abraham Abraham erzählt. You know when he was going to destroy Sodom and Gomorrah? Als er Sodom und Gomorrah he said, I will not keep anything away from him. Gesagt, I know him. Abraham nicht. Amen. I am number one. Ich werde es ihm sagen, weil ich nur eins in seinem Leben bin. He is a jealous God. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Allow him to know you. Lass zu, dass er dich erkennt. I will not hide this from Abraham. Ich werde das vor Abraham nicht verbergen. Amen. Amen. I will let you know. Ich werde es dir sagen. Ah, Daddy, thank you. Abraham said, my son, God will provide himself a lamb. You see, God will provide himself. And not God will provide us. There's a difference between God will provide himself and God will provide us. Gott wird schon für sich sorgen und Gott wird für uns sorgen. Das ist das Gleiche. This is not even the message. Amen. Amen. You know, God will provide us. Gott wird für uns sorgen. To an empty God. Das heißt, du schließt Gott dann let aus. Everything be based on God. Lass du es alles auf Gott basieren. Let everything be based on Christ. Alles auf Christus basieren. Amen. Amen. Christ will do that. Christus tut das. That is his doing. Das ist sein Tun. You know, I talked about the dream. Ich habe über den Traum gesprochen. I said Christ's head. Amen. My head is Christ's head. Amen. You see, Allah connect everything to him. Yes, Abraham is connecting everything to him. Abraham verbindet alles mit is ihm. Is somebody getting it? He will provide himself. It's not he will provide us. Because whatever we do, he's the one doing it. Was immer wir tun, er ist derjenige, der es tut. Amen. Amen. It's all about himself. It's all about God. It's es geht about Gott. Christ. Es geht Christus. And not about us. Und nicht uns. Amen. Amen. That's what he's trying to tell this song. Das ist das, was er versucht, seinem Sohn zu sagen. Help the son to understand that it's not about you and me. Dem Sohn erklären, dass es um Gott geht und somebody get it? Um Menschen. Ah, today we will cry. I don't know my son. God, you want to take me away from me. Hey! Heute werden wir darüber weinen, meckern und uns beschweren. Hey, I know how many years I used to look for you. Start telling story. Telling him story. You are the only child, not out of 100. Though. You see God? Can you see him? He only still wants you. Hey! You know, when people die, they will say God has taken them. And it's sterben, a lie. God never takes anybody. Das Leben genommen hat. Amen. With this, you will see that God did not even take this son. God hat diesen Sohn nicht genommen. He provided. Er hat versorgt. He's not after man's blood. Er ist nicht hinter dem menschlichen Blut. Jesus' blood is enough. Das Blut von Jesus ist genug. Hat mehr als genug. Amen. Gezahlt. Don't accept any death coming. Akzeptiere nicht den Tod, der kommt. Reject it. Amen. Does it belong to you? Das gehört dir nicht. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. So they went both of them together, verse 9. And they came to the place which God had told him of. And Abraham built an altar there, and laid the wood in order, and burned Isaac, his son, and laid him on the altar upon the wood. If somebody says something, you know, a big boy like that, you just bring him, tie his leg, tie his hand, to put him on the wall. Er hat diesen erwachsenen Jungen sozusagen festgebunden für ein Opfer. No wonder, you know, Abraham is called the father of all faith. Wird der Vater des Glaubens genannt. Amen. To be able to believe God for something. In der Lage zu sein, Gott in Glauben zu glauben und zu vertrauen, ist wunderbar. Amen. Amen. To be able to believe God. In der Lage zu sein, Gott zu glauben. To be able to believe God for his word. In der Lage zu sein, Gott zu glauben. He was having just 5 words. Er hatte nur 5 Worte, an die er geglaubt and hat. And that word was able diese Worte to keep waren him genug, um ihn zu behalten und niemals an ihn zu zweifeln. See, so shall your seed be. So soll dein Same sein. He has, you know, God has revealed to Abraham that it is through Isaac you are going to have seed. Gott hat aber offenbart, dass durch Isaac wirst du diese Samen haben. Amen. Amen. So, you know, the dead cannot give seed. Die Toten können kein Kind gebären. And you know, God has revealed it to him. He said, Gott so shall your seed so be. So soll dein Samen sein. 5 Worte. He counted. So shall your seed be. So soll dein Samen sein. That was what Abraham believed. Das hat Abraham geglaubt. And he was able to obey God. So war in der Lage, Gott zu glauben. Today we have million words. Heute haben wir Millionen von Worten. Million promises. Millionen Versprechen. But we cannot even still believe it. Aber wir können ihm trotzdem nicht glauben. The slightest thing we doubt. Bei der kleinsten Sache zweifeln wir. We question his motive. We question him. Stellen wir ihn in Frage. We question the message. We question things. Botschaft in Frage. We question, you know, you question the correction. Stellen wir ihn. It's always warum. Why? Die Belehrung in Frage. All seine Versprechen sind für uns. All seine Worte sind für uns. Aber wir glauben trotzdem nicht daran. Er hatte nur 5 Worte. And he believed those words that er hat diese Worte gesagt. This child died, God is able to raise him. Dass Gott in der Lage ist, wieder aufzuwecken. So shall your seed be. The seed that God mit dem Versprechen. He knows he never promised and failed. Er weiß, dass er niemals verspricht und dann versagt. He knows that he never promised and failed. Er verspricht nicht und versagt dabei. Susi, help us to read verse 9, Schat. Vers 9. Und als sie an den Ort kamen, den Gott ihm genannt hatte, baute Abraham dort ein Altar und schichtete das Holz darauf. Und er band seinen Sohn Isaac und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. You know, Abraham, you know, Isaac did not fight his father. Isaac hat seinen Vater nicht bekämpft. Hey. No, don't just go there. The news, all the news in this world, all the new Heute Tage war das überall in Nachrichten, dass der Vater, dass ein Vater seinen Sohn umbringen wollte. Und dass der Sohn aber entkommen konnte. Er war in der Lage zu entkommen von diesem bösartigen Vater, den umbringen wollte. And Abraham stretched forth his hand, verse 10, and took the knife to slay his son. And the angel of the Lord called unto him out of heaven and said, Abraham, Abraham. And he said, here I am. Oh, daddy, thank you. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. And he said, lay not your hand upon the lad, neither do thou anything unto him. For now I know that thou fearest me. You feared God. I know that thou fearest God. It is now, I know. It is. Jetzt weiß ich, dass du den Herrn fürchtest. You see it is. Ich, siehst du diese Prüfung? It is now, I know you love me more than Jetzt weiß ich, dass du mich mehr liebst als dein Sohn. What do you love more than him? Was liebst du mehr als ihn? You know, the relationship we love more than die Beziehung, die wir mehr lieben als ihn. There are a lot of things we love more than es gibt mehr, es gibt viele Dinge, die wir mehr lieben als Gott. Check yourself. Wir müssen uns selbst untersuchen. Check yourself and see what fragen, was lieben wir mehr als Gott? Amen. Amen. Yes, kannst du vielleicht erklären, wie du man erkennt, dass man etwas mehr liebt? Weil man wird ja niemals zugeben, dass man zum Beispiel, weiß ich nicht, die Uni mehr liebt als Gott oder deinen Job mehr liebt als Gott oder den Ehemann mehr liebt als Gott. Man wird das ja nicht zugeben. Mhm. Aber wie erkennt man das? There are many ways to know that. Es gibt viele Wege, wie man das erkennt. Amen. Amen. You know, how many can I even say? You know, I know it's not about because of you alone, but because of others. You know, if I use Osaze here, for example. Wenn ich Osaze zum Beispiel als Beispiel nehme. How? You know, the fight between her mother and here. Der Streit zwischen ihr selbst und ihrer Mutter. Upon all, she chose Jesus. Sie hat sich dennoch für Jesus entschieden. The fight between her mother and Jesus. Der Streit zwischen It's the fight between Satan and Christ. Und es ist aber ein Kampf Amen. Zwischen Teufel und Christus. No, in nature it will be as if it is fight between the mother and natürlich here. Sieht es so aus, als ob es ein Kampf ist But zwischen actually, it is fight between aber eigentlich Christ and Satan. Ist ein Kampf zwischen Christus Who und dem Teufel. Und für wen wirst du dich entscheiden Amen. Schlussendlich? You know, we have some of us, we know, God is always speaking. Gott spricht ständig zu uns. Are we going to believe him? Aber werden wir ihm glauben? That relationship that we have been involved in. Diese Beziehung, die wir years upon years. Jahrelang. We know that they are not God's children. Wir wissen, dass es keine Kinder Gottes sind. And we skip home. We are one with them. Aber dennoch sind wir eins mit ihm. You know who you love more than wir wissen, wen wir mehr lieben him. Als Gott. Amen. Amen. He said, you get out of them. Wir sollen da rauskommen. Amen. Amen. You know, if you are having a problem, they are the ones you go even go to. Wenn du Probleme hast, gehst du zu ihnen. If they are changed, you know, until they hear it, until you, they know it, you are not even satisfied. Du hast erst Ruhe, wenn sie davon erfahren. You know, you are one with them. Du bist eins mit ihnen. You know how you know that he's not your number one. Du weißt, wie sie wissen, dass sie dass Gott nicht deine Nummer eins ist. Who are your friend? Wir sind deine Freunde. Tell me your friend and I will tell you who you are. Zeig mir deine Freundin und weiß ich auch, wer du bist. Amen. Who do you call your friend? Wen nennst du Freund? Your relationship with people. Deine Beziehung mit Leuten ist sehr wichtig. I don't know if we can even get there today. Amen. Amen. He said, get out of them. Wir sollen rauskommen aus ihnen. Out of them. Now choose me. Und sich für Gott entscheiden. I said they are joining you. They are God's children. And God, you know, everybody can say I'm a child of God, but are they really God's children? Aber jeder kann sagen, dass er Kind Gottes ist. Aber ist er es wirklich? It's not about they are coming here. Es geht nicht darum, dass sie zur Gemeinde kommen. Yeah, what is it? Is it Timothy or so? You know, they came here once and when they were in this area. Amen. Timo ist auch they don't come to this church. Amen. Sie besuchen diese Gemeinde nicht. The other time you went there to visit them. Sie Amen. Ihr seid dann I did Besuch. Not say no. Who are because I know that they are God's children. Weil ich weiß, dass sie Kinder Amen. Gottes sind. But who are these people? Aber wer sind diese Leute? That you know them. You know you can't. It's as if you cannot even do without them. Es ist so, als ob du nicht ohne sie kannst. You are afraid to fail them. Du hast Angst, sie zu enttäuschen. Also disappointed. Oder sie zu enttäuschen. Let it be only Christ that you are afraid to disappoint. Ich habe einfach nur Angst, Christus zu enttäuschen. You are that you are afraid not to believe him. Dass du Angst hast, ihm also nicht zu glauben. So enttäuschst du ihn. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. You know, there are a lot. The job we love so much. Die Arbeit, die wir so sehr lieben. You know, that can keep us away from his house. Die uns von seinem Haus entfernt. You know, we are not even. You know, we choose. You know, the money we value. We know the money we value so many things there. Das Geld so viel, you know, schätzen wir wert. You choose it. You know, this very question you ask is connected to all areas in our life. Die Frage, die du stellst, ist verbunden mit allen Bereichen unseres Lebens. The decision we take. Die Entscheidung, die wir treffen. We choose him. Entscheiden wir uns für Jesus. Do we allow him to be number one? Lassen wir uns zu, dass er die Nummer 1 ist. Amen. If you are planning Urlaub, wenn du einen Urlaub planst, travel, you put him, do consider him at all. Denkst du über Jesus nach? We don't even, we just throw him aside. Leute, es ist egal. Er ist nicht Teil von dieser Plan. Jesus ist nicht Teil von dieser Plan. Do you make a plan that if you want there, I'm going to be listening. I'm going to be listening to the message. Machen wir einen Plan, dass selbst wenn wir irgendwie verreisen, dass wir selbst da noch die Botschaft hören werden. Amen. Amen. And if you know, have plan, as you say, prepare your heart. Unser Herz vor. That if you want there, I am still part. Und selbst wenn ich dort bin, bin ich immer noch Christus. The message, I don't want to mix it. Ich will die Botschaft nicht vermischen. Amen. The message, God said, the gospel of Christ is the power of God. Das Evangelium von Christus ist die Kraft Gottes. That is what God used to save us. Das ist das, was Gott nutzt, um uns zu retten. Das Evangelium von Christus. Amen. Amen. Don't disconnect yourself from it. Entferne dich davon. You know, some of us, if we are ever going to holiday, we are happy. We are going there. At least we will be out of the church for some time. Einer von uns freuen sich sogar in Urlaub zu gehen, damit wir dann nicht zur Gemeinde kommen müssen. Praise the Lord. Halleluja. He said, I know that thou fearest God. See, thou have not withheld your son, your only son, for me. Is somebody understanding here? Because you know, trust. To trust somebody, Vertrauen. You have to work for it. Vertrauen musst du dir erarbeiten. Amen. Vertrauen musst du dir verdienen. We trust God today. Wir vertrauen Gott heute. Because God works for his own trust. Weil Gott arbeitet für sein Vertrauen. Amen. Amen. He works for his own trust. Er hat für sein Vertrauen gearbeitet. You know when he worked for it. Wisst ihr, wie er dafür arbeitet? From the beginning. Von Anfang an. He said, you know, when he created man, let me quickly help you to know it. Amen. If you don't know it. When he created man, als er den Menschen erschaffen hat, he said, let them have dominion, hat er gesagt, lass sie, over everything, lass sie herrschen über alles auf Erden. He exempted himself. Er hat sich davon, he removed himself, ausgeschlossen. He did not say, let us have dominion. He said, let them. Sie sollen herrschen. And when Satan came to tempt Eve, als Eva kam und he refused to intervene. Und der Teufel kam. Why? Eva because zu, he have exempted himself from what is happening here. Ist Gott nicht eingesprungen oder zwischengekommen, weil er sich selbst aus dieser Herrschaft ausgeschlossen hat. Und deswegen können wir ihm vertrauen, dass er sein Wort nicht spricht. Egal, was es kostet oder was es bedeutet. Er hat die Schlange gesehen. Er hat gesehen, wie die Schlange sie versucht hat. Alles war kurz vorm von der Veränderung. There was going to be destruction everywhere. Amen. But he did not violate his own word. Aber dennoch hat er sein Wort nicht gebrochen. Amen. And that's why we can trust him. Deswegen können wir ihm vertrauen. Mit seinem eigenen Wort. If he say you are saved, you are really saved. Wenn er sagt, du bist errettet, dann bist du wirklich errettet. Somebody get in it. If he say you are healed, you are really healed. Stop looking at your body. Amen. If he say you are a prosperous man, you are really a prosperous man. If he cannot violate, you know, if he is going to fail, he's supposed to fail there. But he refused. Weil er hätte damals sein Wort brechen müssen, aber er hat es damals auch nicht getan. Das wird er heute auch nicht tun. That you know, Jesus, then let me give you another one. Jesus said he loves you. Jesus sagt, er liebt dich. And he came to die for you. Und er kam für dich, um für dich zu That's sterben. Trust. Das ist Vertrauen. Amen. He did not say I love you without demonstrating the love. Er hat gesagt, ich liebe dich, ohne das zu zeigen. He's sure you demonstrate, you know, if you love, it's not your love with words. Amen? Amen. He said he loved us. Er he left heaven. Er den he left, you know, he became poor. Er wurde arm. Amen? Amen? He came to here, he became poor. Er hier hingekommen, wurde arm. Amen? So that we are rich. Und wir reich sind. Amen? Amen? He brought what is, you know, the kingdom wealth. He brought it for us here. Er brachte sein Königreich. So that we don't live the life. The life of the natural world. Und wenn ich das Leben dieser Welt führen müssen. Er hat sein Vertrauen uns gezeigt. Er hat uns gezeigt. Trust is not the same as love. Aber Liebe und Vertrauen ist nicht das Gleiche. Amen. Amen. He said, oh, no man anything but love. Schulde niemandem was außer Liebe. He did not say, oh, no man anything but trust. Nicht Vertrauen. To trust you, you work for it. You Vertrauen are I'm going to see it. I'm going to see something. Das muss ich sehen. Amen. Amen. He said, by their fruit you shall know them. Durch die Frucht wirst du sie erkennen. What Christ called fruit. I know what this world called fruit. Und nicht, was diese Welt Frucht nennt. Amen. There are two different things. Amen. Amen. By what Christ called fruit. Durch das, was Christus Frucht nennt. Then that is how you are going to know that this is really God's children. Dass das wirklich Kinder Gottes sind. And know what the natural man called fruit. Und nicht, was der natürliche Mensch Frucht nennt. No, adopted children is what they call fruit. Kinder adoptieren, das nennen sie Frucht. Amen. Giving money to the beggars, that is what they call fruit. Geld den Bettlern geben. Amen. Building houses for the poor, that is what they call fruit. That's not what Christ called fruit. Das ist nicht das, was Christus Frucht nennt. Oh, no man anything but love is Christ. Christ is love. Christus ist Liebe. God is love. Gott ist Liebe. Oh, no man anything except the message of Christ. Wir sollen Gott nichts schulden, außer die Botschaft. Amen. Not talking about money. Nicht Geld. Amen. Mm-hmm. It's talking about Christ. Sondern um Christus geht es. I don't know if somebody understands it. Praise the Lord. Halleluja. Your only son for me. Dein einziger Sohn. And Abraham, verse 13, lifted up his eyes and looked. And behold, behind him a ram caught in a thicket by the horns. And Abraham went and took the ram and offered him up for a burnt offering in the stead of his son. He doesn't want to take anything from you. Er möchte uns nichts wegnehmen. You know, we always believe he wants to take money from us. Wir wollen immer glauben, dass er uns Geld wegnehmen möchte. He wants to take it from us. Er will uns Sachen wegnehmen. Do you remember Mark 11? Markus 11. Where Jesus said, whatever you give for my sake and the kingdom alles, was du gibst um mein Willen und das Königreich Gottes Willen, ist hundertfältig. You know, Abraham gave his son. Abraham hat seinen Sohn gegeben. Amen. Amen. Hundertfold return. Hundertfältig. Amen. Amen. He did not doubt God. Er hat an Gott nicht gezweifelt. Hundertfältiger. And Abraham called the name of that place Jehovah Jireh. As it is said to this day in the mouth of the Lord, it shall be seen. The Lord will provide. That is Jehovah Jireh. Der Herr versorgt. He is the provider. Er ist der Versorger. Daddy, thank you. Praise the Lord. Halleluja. Can you see why we can believe God? We can believe Christ. Denn weshalb wir Christus glauben können. When you tell us that we are not to be worried that he is wenn our provider. Sagt, dass wir uns keine Sorgen machen, provider of your husband, of husband, your mate, your wife, your whatever. Frau, dein Ehemann versorgt. He is your provider. Er ist ein Versorger. Not just, you know, when we hear of provider, we just think of money. Wenn wir versorgen hören, denken money. Viele erstmal an Geld. Yeah, Abraham did not. It's not even about money. Er ging zwar nicht mehr um Geld. It's about ram. Amen. Provider cover everything. Alles umgibt dieser Begriff. Is somebody getting it? Mm-hmm. Everything, alles. Including mate. Auch in der Ehe. Your joy, your peace is the provider. Freude. Without him, you cannot have his own peace. Ohne ihn kannst du nicht diese Freude haben, weil er pay the price for that peace. Diese Freude, er said, my peace I leave with you, not as you won't give it. Weil es sein eigener ist. But it's different from the natural der anders peace. Ist als der natürliche Frieden. Amen. Amen. Ah, oh, I thank you. Amen. Amen. And the angel of the Lord called unto Abraham out of heaven the second time. Verse 16. Look at verse 16, please. 16. Everybody, reading it as I'm reading. Amen. Yeah. And said, by myself have I sworn with the Lord. For because thou hast done this thing, Because you obey my voice. Weil du meiner Stimme gehorcht hast. And as not will tell your son, your only son, that in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed, as the stars of the heaven, and as the sand which is upon the seashore. And the seed, and your seed shall possess the gate of his enemy. And in your seed shall all the nations of the earth be blessed, because thou hast obeyed my voice. Praise the Lord. Hallelujah. Let obey his voice. Lerne seine Stimme zu gehorchen. You know, if we are correcting one another, it's God that is, you know, it's God that is speaking to us. Wenn wir einander verbessern, ist Gott, der zu uns spricht. Und liebt Amen. Diese Stimme zu gehorchen. Praise the Lord. Halleluja. Matthew 18. Amen. Matthäus 18. We need the Holy Spirit to be like this child. This wir brauchen den Heiligen Geist und wie dieses Kind that zu sein. Von dem Jesus spricht. We need the Holy Ghost to be like, Geist. you know Abraham. How he believed God. Wie an Gott geglaubt hat. We need him. Wir brauchen den Heiligen Geist, um Gott an Gott zu glauben. Amen. Amen. Two, can you help us to read verse 2 and 3? Und Jesus rief ein Kind herbei, stellte es in ihre Mitte und sprach: Wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die Kinder, so werdet ihr nicht in das Reich der Himmel kommen. So, sie hat uns zu read Vers 4. Wenn sich selbst erniedrigt wie dieses Kind, der ist der Größte im Reich der Himmel. Praise the Lord. And Jesus called a little child. You know, there are questions, who is the greatest? Sie fragen sich, wer ist der Größte? Who want to be great in Christ's world? Wer will groß sein in der Welt von Christus? It's not somebody that have money. Das ist nicht jemand, der Geld hat. You know, children, do they even have money? Haben Kinder Geld? It's not somebody that you know that can fight. Oder jemand, der kämpfen kann. But you know, need two children. Kleine Kinder. You call that, you know, just you know here. Religion have preached that God loves little children. We know you love everybody and not just little children. Amen. You love all of us. Uns alle, nicht nur Kinder. Amen. He's telling you that you submit. Und hier steht, dass wir uns demütigen. You know, little children. When you are taking them anywhere. Du kleine Kinder. They never question you. Like Isaac did not even question the father. Isaac, sein Vater, can you see the question? Nicht in Frage stellte. Can you see the two? Amen. He did not question the father. Er hat seinen Vater nicht in Frage gestellt. You know, Isaac was just that little boy. Isaac war dieser kleine, dieses kleine Kind. So is the age. Amen. Trotz praise seines Alters. The Lord. Amen. He wants us to be that little child. Er möchte, dass wir dieses kleine Kind sind. And he said, verily I say unto you, except you be converted. Converted is to change. Umkehren soll. Your mind to be renewed. Dass unsere Gedanken erneuert werden. That you are now in your mind like that little child. Dass wir in unseren Gedanken so wie dieses your kleine spirit kind is already that little child. But your mind is still that big boy or big girl. Aber dein Geist ist immer noch erwachsen. That question God. Den Gott in Frage stellt. Are you somebody getting it? Amen. In your spirit, you are already that little child. In deinem Geist bist du schon dieses kleine. That's your mind. Aber deine Gedanken. That's why I said converted. Let what is in your spirit come to your mind. Zulass, dass das, was in unserem Geist ist, auch in unseren you shall not enter into the kingdom of heaven. Just to go in. Not even to stay, but to go in. Einfach, das, es geht um das Eingehen und nicht mal das Bleiben. Then in verse 4, whosoever therefore shall humble himself. He said humility. It's not what this world calls humility. Nicht, was diese Welt Demut what nennt, Christ calls humility. Was Christus Demut nennt. Amen. Amen. You know, here they are beginning to humble themselves like Africa here in Deutschland. I've noticed this. Hier in Deutschland fangen an, Menschen sich zu demütigen wie in Afrika. You know, the other day I was I went to a place and as we were sitting down, some people they saw old women. They said, Europeans. They said, please come and sit down. You know, they stood up for the old man, for the old woman to sit down. Another one came One man with his as if his hand, his leg is paining him. Then the other one stood up and said, will you sit down? So that I stand up. I said, these people, they are beginning to learn something. Because, you know, that humility, that in Africa, the expat, amen? Africa is Demut normal. If for example, I'm in Africa, the humility is great. The humility is very, very important there. The natural humility and not Christ's humility. Demut, aber nicht die von Christus. If I am, the other day I was walking, cleaning the floor. Ich war am Arbeit, ich habe den Wohnraum gemacht. Und ihr Kinder, ihr habt mich gesehen und seid einfach an mir vorbeigegangen. In Africa you'll be beaten and your poopoo will be big like this. In Afrika wird man für sowas verprügelt. Ja. Your face will now increase like will not be like map of Africa. They will draw it on your face with slap. Why? Because you refuse to humble yourself before. Weil man sich nicht gedemütigt hat vor älteren Menschen. And if your elder is carrying load, you are the one to carry. Take it from him. Oder wenn jemand älteres etwas trägt, dass du das der Person abnimmst. It is not she carrying load and you are walking. Und nicht, dass die Person, die ältere Person oh, ist und du hast vorbei. Oder you just greet me, hello. Die ältere Person ist am Putzen und du gehst einfach daran vorbei. In Afrika ist verboten. Verboten. You don't do that. Da tut man sowas nicht. Sometimes when I'm doing it here, I just look at the children, I just say, hey, daddy, thank you. Wenn ich das hier sehe. I just, you see, if you experience, let me just use example. If you, when, let me say, a breast was here. Example of Africa. Beispielsweise. She never see me doing anything. And once I'm doing anything, she sobald ich irgendwas mache, nimmt sie mir die Arbeit immer wieder weg, damit ich das nicht selber machen muss. Damit ich mich ausruhen kann. Und das nennt man Demut in Afrika. Amen. But it is not Christ's work. Das ist nicht das, was amen. Christus sagt. Praise the Lord. Halleluja. But that does not mean it's not good. Aber es heißt nicht, dass es nicht gut amen. Ist. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Humility in Christ's world is when you see Christ. Demut in der Welt von Christus, wenn du Christus amen. Siehst. Amen. You believe his glaubst. Like Abraham humbled himself before God. Aber hat sich vor Gott gedemütigt. By believing God's voice. Indem er der Stimme Gottes geglaubt hat und der Stimme gehorcht hat. Can you see it? Amen. He's obeyed Jesus, that is Christ's humility. Believing him. Das ist Demut. Amen. The same word that said you are saved. The same word that said. Das gleiche Wort, was sagt, dass du errettet bist. More blessed to give than to receive. Es sagt Segen, Segen besser als. You believe in the Bible said he called Moses the meekest man on earth. Wie steht das Mose der demütigste war? Amen. Und das ist Demut. And Moses wrote it. Well, that is what is the funniest part of it. It's Moses wrote it. Mose hat das über so then we will not write it. We say no. Somebody else should heute write it. Heute würden wir sowas nicht schreiben über uns. Ich kann doch nicht schreiben, euch der demütigste Mose. No, now we even want to call that humility. Und nennen dann das Demut. Humility is what you believe whatever Christ says. Demut bedeutet, dass wir alles glauben, was Christus über uns sagt. Amen. If you say you are the greatest, wenn er sagt, du bist der Größte, dann glaubst du das. You know here today. After I want to sing, you just first of all talk about your voice. You know my voice is not good. Aber heutzutage, you know my voice. Wenn man irgendwas macht oder irgendwas zeigt, dann zieht man sich erstmal runter, damit man besser dasteht. We call that humility. That's not humility. That's pride. Das ist aber stolz. You know when you know you are not even humbling yourself. Wisst ihr, wenn man merkt, dass man sich demütigt. After singing, let them say, shame, let them shame you. You will be angry. Nach dem Gesang, dass dann Leute auch mal sagen, boah, es war richtig, du hattest recht, das ist echt schlecht, du bist echt keine gute Sängerin. Amen. Dann werden viele Leute eben nicht sagen, es stimmt, habe ich ja eben gesagt, sondern viele werden dann sauer sein, weil sie das eben Gesagte gar nicht ernst gemeint haben und es nur gesagt haben, damit sie demütig dastehen. Praise the Lord. Halleluja. And so shall I see such little child, in my name, receive me. You see, whoever receive Christ. Vers 5. Und wer solche einen Menschen mir zu Liebe aufnimmt, der nimmt mich auf. Du bist dieses kleine Kind. Learn to be that little child. Lern dieses kleine Kind zu sein. You see? And you have to know how to be that little child. Man muss wissen, wie man als kleines Kind. That little child that depend on the father, the mother so heavy. Auf den Vater verlässt so sehr. Amen. That depend on Jesus so much. Dass ich auf Jesus that without him you are nothing. Ohne Jesus ist nichts. You can do nothing. Du kannst auch nichts like tun. Like Jesus said him. John 15. Jesus sagt in Johannes 15, ohne mich könnt ihr nichts Amen. Tun. Amen. Without me, you can do nothing. Ohne mich and you believe it that without him, I'm no, I can never be here. Und wir glauben das. Amen. Auch. Your being here is not about me. It's about wir sind Christ. Nicht hier wegen mir, sondern wegen Christus. You know, giving excuse, the reason why you are not even coming. Gründe, weshalb wir nicht it's kommen. Es ist deine Sache. That's your business. Das ist deine Sache. It's not between you and me. Es ist nicht zwischen dir und mir, sondern zwischen dir und Christus. You come or not? It doesn't bother me. Nicht. Das ist die I thank God for the revelation you have even shown me this week. Ich danke dir für die Offenbarung, die mir gezeigt hat. Then it's on verse 6. But whosoever shall offend one of these little ones, which believe in me, it will be better for him that a millstone will hang about his neck. And that he will drown in the depth of the sea. Stop offending one another. Hört auf, einander zu verärgern. Amen. Amen. Look at what he said about somebody offending the other person. Es Amen. Steht über, wenn der eine den anderen traurig macht. You know, to offend, that's to give up on God, on Christ. Das heißt, Christus aufgeben. To give up on Christ. Christus aufgeben. Amen. Amen. You know, when we talk about somebody offending somebody, here we even think that it's unbeliever offending believers. Das ist so, als ob wir denken, dass hier geht's um Ungläubige, die Gläubige. You know how believers offend believers. Einen Anstoß geben. Wisst ihr, wie das unter Kindern Gottes passiert? Amen. We're unto the world because of offenses, for it must need be that offenses come. But woe to them. To that man by whom the offense cometh. Let me leave here. Praise the Lord. Hallelujah. Look at verse 10. It talks about us again. Verse 10. Take heed that you despise not one of these little ones. For I say unto you that in heaven their angels do always behold the face of my Father which is in heaven. Praise the Lord. Hallelujah. You are special. Du bist besonders. Amen. Amen. You are so special. Wir sind so besonders. You are special before him. Wir sind besonders für ihn. Be the child he wants you to be. Sei das Kind, was er möchte. And that is how we also renew our mind. So erneuern wir auch unsere Gedanken. Be that child, wenn wir dieses Kind sind. We learn to be that child. Wir lernen, dieses Kind zu sein. So erneuern wir unsere Gedanken. People offend you, remind yourself of that little child that you are before Christ. Amen. Amen. You remain his baby forever. Wir bleiben für immer seine Kinder. There is no maturity before Christ. Da ist keine Reife vor Christus. Amen. Amen. Before problem, you are greater than any problem. Wir sind größer als Probleme, aber für Jesus sind wir immer ein Baby, bleiben wir Babys. Without the Holy Spirit, you cannot be that little child. Ohne den Heiligen Geist kannst du nicht dieses kleine Kind sein. Amen. Amen. For this message, we are a little bit be different, amen, because of the revelation and the dream that came, amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. You know, on Wednesday I talked about that little child that I've learned to be. Am Mittwoch habe ich schon gesprochen über das kleine Kind. Then learn to see the father and mother around him. Für seine Kinder, dass seine Eltern gern um sich herum hat. Amen. Amen. I always want to see. Once he's not there, I just speak out. That little child, I just see the mother, the father is not there, is crying. Das Kind, was direkt Panik kriegt und weint, wenn es sieht, dass seine Eltern nicht da sind. Amen. Amen. If I see anything that is not of Christ, I immediately I can say something. I say something. Wenn ich etwas sehe, was nicht von Christus ist, dann sage ich Amen. Was. Amen. I want you to be corrected. Ich möchte, dass ihr verbessert werdet. I want you to repent. Ich möchte, dass ihr Buße tut. I don't mean any bad or any evil for you. Und das meine ich nicht böse für Amen. Euch. Amen. You know, I want you to love what you love and hate what he hates. Ich möchte, dass ihr das liebt, was er liebt und das hasst, was er hasst. Amen. Amen. You know, Ich weiß, dass wir Christus sehen sollen im Leben unserer Geschwister. Amen. We don't see them as the worst. Wir sehen sie nicht als das Schlimmste an. That you see, is going to make mistake. That you are expecting. Dass du schon erwartest. Then, you know, that you say, she's always like that. Dass die Person fällt. And you expect it. Dass du das schon erwartest. That is not Christ's word. Das Amen. Ist nicht Christus. Amen. We are to learn to seek the Christ. Wir sollten lernen, Christus nicht zu sehen. But that does not mean we are not to correct it. Aber das heißt, dass wir nicht verbessern sollen, wenn wir Christus nicht sehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. That does not mean we don't tell them. Das heißt nicht, dass wir ihnen nicht die Wahrheit sagen. If we cannot see that Christ in them. Wenn wir Christus in ihnen nicht sehen können. You know, Jesus rebuked Peter. Jesus hat Petrus verweigert. Even Paul rebuked Peter. Paulus hat Petrus verweigert. He rebuked Peter. Let's go there. Galatians 2. Galatians 2. Praise the Lord. Yeah. Galatians 2. Galatians 2, from verse 11. Galatians 2, verse 11. But when Peter was come to Antioch, I withstood him to the faith because he was to be blamed. Amen. Amen. If Christ is not there, I have to say something. Christus ist nicht da, das muss ich etwas sagen. Amen. Amen. Don't say, no. Sometimes we want to say, okay, let us see the Jesus. You are not, Jesus is not there. You are saying, what are you saying? Amen. Amen. For before that Satan came from James, he did eat with the Gentiles. But when they were come, he withdrew and separated himself, fearing them which were of the circumcision. You see something there? Hmm. Amen? Hmm. Before people came, he was eating with them, with the Gentiles, with unbelievers. And when God's children came, he not separated himself. Ist er dann schon weggegangen von dem? Ah, nur noch ein paar Kussier, da hat er nichts noch Christus. Das ist nicht Christus. Der Vater ist verhalten. Amen. If you don't see your father in a place, wenn du deinen Vater nicht siehst, dann sag das. Heimliche das nicht. It's part of renewing your mind. That's how verschweige das nicht. So erneuere ich meine Gedanken. Ich will ihn in allem sehen. Wenn er nicht da ist, dann sage ich das. If I see people, they just talk about people. They are talking about their money, their this, that, and just a Satan there behind me. Because I can see that it's not about Christ. Amen. And sometimes just a Satan hates you. Und manchmal verfluche ich den Teufel dabei. And sometimes just look at them, just say, when you die, now you go to heaven, you better repent. That's what I always used to end it. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And the other Jews dissembled likewise with him, insomuch that Barnabas also was carried away with their dissimulation. Amen? Amen. Peter started it. Amen? Amen. But when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel. Is somebody hearing something here? Amen? Amen. You know, learn to be there for one another. Learn for another. Amen? Amen. You are not expecting the worst from him. You love him. You tell them the truth. Du erwartest nicht das Schlimmste von sometimes ihm. Sometimes we always want to see it in another way. That is not Christ's way. Die nicht die das Leben von Christus ways. Ist. Aber wir sollen seine Amen. Wege lernen. Amen. He said, but when I saw that they walked not uprightly according to the truth of the gospel. You know, somebody went to concert of recent. Jemand ist vor kurzem zu einem Konzert gegangen. And I could not see Christ there. Und ich konnte Christus dort nicht sehen. But I have to say something. Und ich musste was dazu Amen. Sagen. That is our life. Das ist unser Leben. Except if it is not your life. Selbst wenn es nicht dein Amen. Leben ist, sondern I cannot be in a place like that. Ich kann nicht an einem it's Ort not because sein. I'm a pastor. Ich weiß, ein Pastor Amen. Bin. Or I'm preaching. Aber ich predige. If I'm not. Das finde ich nicht. You know, he said, this sign shall follow them that believe and not those that you see, he did not say we follow pastors. Wir folgen nicht Pastoren. Believers, we are one. We are the same. Wir sind als Gläubige alle eins, alle gleich. Because you know, sometimes we want to separate, okay, because it's a pastor. No. Joe, you know, know how many people looking at you. Ich sehe viele Leute, ich beobachte. Seeing the Christ in your life. Also Christus neu sehen. Wir sind auch Pastoren. Amen. Sometimes I'm not there. You are there. You are the one preaching. Manchmal bin ich nicht da, weil du bist da und predigst zu ihnen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I said unto Peter before them all, if thou being a Jew, liveth after the manner of Gentiles, and not as do the Jews, why compellest thou the Gentiles to live as do the Jews? We who are Jews by nature, naturally, that's naturally Jews, amen, mm-hmm. are not sinners of the Gentiles. You know, the Gentiles, they were the idol worshippers, die amen. Heiden waren die Götzendiener. Knowing that a man is not justified by the works of the law, but by the faith of Jesus Christ. Even we have believed in Jesus Christ, that we might be justified by the faith of Christ, and not by the works of the law. For by the works of the law shall no flesh be justified. You see that? By Ten Commandments, you can never be qualified. Durch die Zehn Gebote kann niemand qualifiziert werden. Amen. Mm-hmm. By Ten Commandments and all other commandments. Die anderen Gebote. That came through Moses. Die kommen durch Mose. Can somebody get in it? That religion preached today. You can never be qualified. Dadurch kannst du niemals qualifiziert sein. I don't want to go to that side. Amen. Amen. That Matthew 5 that talked about, you have except your righteousness exceed that of the Pharisees. The Pharisees, they dot all the I. They cross all the T. You know what you mean? No T, they never cross. Die Pharisäer machen alles. Sie halten sich an jede Kleinigkeit. They dot all the I. You know, any I, you dot it. They dot it. Sie halten sich an jede Kleinigkeit. The T, they cross it. They don't want to miss anyone. So but Jesus says, except your righteousness, the seed is greater than their righteousness. You can't never Jesus be there. Sagt, wenn deine Rechtschaffenheit nicht größer ist als ihre, wirst du es niemals in das Königreich schaffen. You know, they try to obey all. Und sie versuchen alles it's not zu halten. It's not, it's believing Christ. Aber sie wollen an Christus glauben. That is obeying all. Damit haben wir alles befolgt. You see, I'm not obeying all, that is obeying all. It's believing Christ that is obeying all. Christus zu glauben, das damit erfüllen wir das Gesetz. Amen. Amen. You believe Christ, that is how you obey all. Wir glauben an Christus und so erfüllen wir das Gesetz. Vers 17. But if while we seek to be justified by Christ, we ourselves also are found sinners. Is therefore Christ the minister of sin? God forbid. Amen. Amen. For if, verse 18, for if I build again the things which I destroy, I make myself a transgressor. For I, through the law, am dead to the law, that I might live unto God. I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I, but Christ liveth in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Amen? Amen. Verse 21. I do not frustrate the grace of God. For if righteousness come by the law, then Christ is dead in vain. I hope you understand all those things. Amen? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. I thank God that Peter was not offended when thank he was God, with you. Thank God, that Petrus nicht sauer war, als er, belehrt worden ist. Aber einige von uns sind wütend auf die Belehrung. That's one thing with Peter. Und das ist aber eine Sache bei Petrus. He never hates correction. Er hat die Belehrung nicht and gehasst. That's very thing with him. Amen? Und das ist mir aufgefallen bei Petrus. When Jesus said, Satan get als Jesus gesagt hat, dass Petrus, er zu Petrus gesagt hat, Teufel, weiche von mir, hat er das akzeptiert und war nicht wütend. Amen. Amen. You know, if somebody correct us today, wenn uns heute jemand verbessert, dann stellen wir die Verbesserung in Frage. Es wurde nicht richtig gemacht. Es wurde nicht in Liebe gemacht. Was verlangen wir, dass Leute sich hinknien? Amen. Jesus said, "Get behind me, Satan." Jesus hat zu ihm gesagt, weiche von mir, Satan. Is that? What can evil be heavier than that? Was kann denn noch schwerer sein als das? Amen. What can that can provoke anybody? Es kann auch jeden provozieren. But I thank God it did not. Aber ich danke Gott, dass es Petrus nicht provoziert hat. Amen. Today, you call me Satan. Heute würde man sagen, du hast mich das Teufel genannt. Nur Leute, die den Teufel als eine Scherzfigur sehen würden, würde das nicht interessieren. Those that know, religious people will be provoked. Immer religiöse Leute, those that know that Satan, there is Satan. Die wissen, dass es den Teufel gibt, Amen. Werden verärgert. Praise the Lord. Halleluja. Don't be quiet when you see evil fruit. Sei nicht still, wenn du bösartige Früchte siehst. Amen. Amen. Don't be quiet when you see evil fruit. Still, wenn du bösartige Früchte siehst. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. In 1 Timothy 5. 1. Timotheus 5. Go to 1 Timothy 5. Jenny, you 1. Timotheus 5, Vers 20. Praise the Lord. Halleluja. Die welche sündigen, bald zurecht, vor allem damit sich auch die anderen fürchten. You see it's something there. You see. Why are you correcting me before everybody? Wieso verbesserst du mich vor allen anderen? Why don't you call me in one corner? Du nimmst mich nicht mal weiter. Here it says something else. Hier steht was anderes. He said, "Them that sin, rebuke before all. Rebuke before all. Amen. Amen. That others also may fear." Praise the Lord. Hallelujah. How he correct me? How? You know, when he correct me? There are things we put into consideration. Es gibt Dinge, über die wir nachdenken. Following Christ, you don't see anything. You see Christ alone. Aber wenn wir Christus folgen, sehen wir nichts außer ihn. Amen. Amen. Hebräer 12. Talks about correction. Amen. Amen. Quickly go there. Amen. Amen. Hebräer 12. From verse 1 to 14. We are 12, 1 to 14. Amen. Wherefore, seeing we also are compassed about with so great a cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us. And let us run with patience the race that is set before us. Amen. Amen. Let us run with patience. You know, it's the Bible call it a race. Die Bibel nennt es ein Rennen. Amen. Amen. It's like a journey. Amen. Eine Reise. Looking unto Jesus, allow your focus to be Christ. Zulass, dass unser Fokus auf Christus ist. That's how you are going to can continue. You are able to continue and finish the race. Sind wir in der Lage, weiterzumachen und das Rennen zu beenden? Looking unto Jesus. Auf Jesus schauen. If you don't allow him to be your focus, you can never. Wenn er nicht unser Fokus ist, able to continue. Wenn wir nicht in der Lage sein, weiterzumachen, wir werden irgendwann Amen. Fallen. Amen. Looking unto him. Auf ihn schauen. The author and the finisher of our faith. Anfänger und Vollender unseres Glaubens. He is the beginning and the end of our faith. Er ist Anfang und Ende von unserem Glauben. The Alpha and Omega of our faith. Alpha und Omega von unserem Glauben. Who for the joy that was set before him endured the cross. Amen. Amen. You could feel that joy that we are going to be part of the family. Und konnte die Freude sehen. Deswegen war er in der Lage, dass my family are going to join me. Das Kreuz zu erdulden. Enjoy the cross. That is how you see him. That's how you also can endure that cross. Du Amen. Siehst ihn, so kannst du auch dieses Kreuz erdulden. Yes. Mami, kannst du den Unterschied erklären? Wir haben ja über Züchtigung gerade gelesen, bei 1. Timotheus, ne? Mhm. Den Unterschied erklären, ich weiß nicht, welcher Bibelfest das ist, wo geschrieben steht, wenn in der Gemeinde jemand zurechtgewiesen wird oder jemand was gemacht hat, dass man zuerst zu der Person gehen soll, mhm. wenn die Person das nicht in das der Matthew, genau, yeah. was der Unterschied Das ist Matthew, the book of Matthew. Matthew. Ja, you see, the difference, you want the difference between that of the ja, Timothy. Ja, der Unterschied, oder wie kann man das? You know, if somebody offends you, wenn jemand dich kränkt, Amen. Persönlich, you go to that person, gehst du die Person direkt. Amen. Jesus told us, revealed to us, that's Matthew 18. Reveal, help us to know how to settle cases. Amen. Sonst erklärt, wie man Streit schlichtet. If you I have problem with you, I will not go to nobody. Go to somebody and judge you to zu jemand anderen und rede darüber. It's wrong. Das ist falsch. Because I'm planting seed in that person's heart. Weil ich Samen in das Herz dieser anderen Person habe. At the time we settle, that seed will continue to be in that person's heart. Und die Samen bleiben dieser Person, Amen. Auch wenn dieser Streit dann weg ist. Amen. Though we are no longer having misunderstanding, but that person, you see that you have sold something to his heart. Eine Person, der man das erzählt hat, die hat immer noch diese Gedanken. That is why Jesus said, go straight to that person. Sagt, Jesus geht direkt zu dieser Person. And make things straight with him or her. Und klär das. Amen. If you refuse, then you now go to somebody that you know is a child of God. That we know that is not in the flesh, but it's a child of God. Aber wenn die Person nicht mit sich reden lässt, dann kannst du zu einer dritten Person gehen, um sie dazu zu holen. Then that one we now cannot call both of you and want to settle it, amen. Und die kann dann helfen, das zu schlichten. But if that person still refuses. Aber wenn die Person sich immer noch then weigert, you come to the pastor. Dann kann man zum Pastor amen. Gehen. Amen. Then that is how that side is done. That is you have problem between somebody. But here he's talking about if somebody is doing the wrong thing. Aber hier geht's darum, wenn he's jemand not having problem with you. Das Falsche macht. Amen. Also hier geht's nicht um ein persönliches Problem. Amen. He's not like Peter. Peter was not having problem with Paul. Petrus hatte keinen Streit mit Paul. Amen. It was about not living the truth. Sondern es ging darum, dass er nicht in Wahrheit gelebt Amen. Hat. Amen. Well, that's 3 John. He said, my joy is when I see you living in truth. Amen. In 3. Johannes steht, meine Freude ist, wenn ich sehe, wie er in Wahrheit lebt. But when I hear you, how you are living in truth, that is my joy. And if I am not seeing it, I have to say something, I have to correct something. Und das verbessern. Amen. Amen. If I really love you, wenn ich dich wirklich because liebe, I know that truth is your freedom. Wenn ich weiß, diese Wahrheit, deine Freiheit if ist. I love myself, I will wenn ich mich selbst liebe, dann werde ich dich nicht verbessern. Amen. Amen. Because I know you will not even like it. You ich weiß, es wird dir nicht gefallen. I want to do what you like. Ich werde dann lieber das tun, was du magst, aber es geht um das, was der Herr für dich möchte. Praise the Lord. Halleluja. Did I answer you? Okay. Praise the Lord. Halleluja. Hebrew 12 again. Amen. From verse 3. It says, for consider him that endures such contradiction of sinners against himself, lest you be weary and faint in your mind. Amen. Mm-hmm. How he was able to love the unlovable. Wie er in der Lage war, die Menschen zu lieben, die man nicht lieben kann. How he was able to die for those that hate sterben, die ihn hassen. Amen. Amen. He said, if you don't consider Jesus, you will fail. Werdet ihr versagen. Amen. Amen. He said, consider him. Schaut auf ihn. Whatever you consider will direct your life. Was immer du erachtest, wird dein Leben leiten. Amen. You consider Jesus. Wenn du Jesus erachtest, he will direct your life. Wird er dein Leben leiten. Amen. Amen. You have not yet resisted unto blood, striving against sin. And you have forgotten the exhortation which speaketh unto you as unto children. My son, despise not thou the chastening of the Lord, nor fail when thou art rebuked of him. If the Lord rebuke you, to anybody, dich belehrt durch irgendjemanden, don't be offended. Sollten wir nicht wütend sein darauf. Love it, amen. Wir sollten es lieben. For whom the Lord loves, he corrects, amen. Amen. Has scourged every soul whom he loves. Praise the Lord. Hallelujah. We are to love correction, love it, amen. Amen. Love, you know, you have, sometimes it's so difficult, but if you not discover it, that you are to love it, just go to that person and say, I'm sorry. Thank you for correcting. Amen. Sollten wir uns entschuldigen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. If you endure correction, God do delight with you as with sons. For what son is he whom the father corrected not? Praise the Lord. Hallelujah. Now he's talking about the natural father. Es geht um den natürlichen Vater. Amen. Your natural father will always correct you. Der natürliche Vater wird dich immer verbessern. So also your spiritual father, that is the only father that Jesus called, said you, he is the only, the true father that you have. Genauso wie dein geistlicher Vater, nämlich Jesus. Said, count no more father on earth. Du wirst niemanden Vater nennen, außer ihm. Amen. But if you will be without correction, whereof all are partakers, then you are bastards and not a son. If you don't know your father will not even correct you because you don't know Vater dich auch nicht. You are not where he is. You get it. You are not living with him. If you live with him, if you see that you are going wrong, he will correct you. Wenn er bei dir ist, dann wird er dir sagen, dass du gerade was Falsches machst. If you have relationship with your father, if you know your father, have relationship with him. In Kern, wenn du mit ihm hast, dann wird er dich verbessern. Amen. Amen. If you don't have, if you don't know your father, it means you are a bastard. Wenn du deinen Vater nicht kennst, heißt es, dass du ein verlorenes Kind bist. Praise the Lord. Halleluja. Furthermore, we have our fathers of our flesh, which corrected us, and we gave them reverence. Shall we not much rather be in subjection unto the Father of spirits and live? You see something there. Amen. He's comparing the natural father to Christ. Vater. Amen. Praise the Lord. Yeah. They correct us. Then in verse 10. For they verily for a few days correct us after their own pleasure. They correct us after their own desire. Sie verbessern uns nach ihren Wünschen. Amen. But then, you know, it's what they believe is good that they will guide you into. Was sie glauben, was gut ist, das werden sie dir raten. Might not even be good before God, before Christ. Amen. Amen. Amen. But he, that's Christ for our profit, that we might be partakers of his holiness. You see it? Praise the Lord. Hallelujah. Now, no correction for the present seems to be joyful, but grievous. You know, correction can be so painful. Verbesserung kann schmerzhaft sein manchmal. Amen. You might not even like it. Manchmal gefällt dir das nicht, aber trotzdem. It is the peaceable fruit of righteousness unto them, which are exercised thereby. Do you get it? Amen. Amen. It might be painful. Vielleicht ist das schmerzhaft. But if you believe it, wenn du das glaubst, if you accept it, wenn du das akzeptierst, it's for your own good. Es ist für dein eigenes Bestes. Lift up your hands. Lift up the hands which hang down and the feeble knees. And make straight paths for your feet. This that which is lame be turned out of the way. And let's it rather be healed. Amen. Amen. Follow peace with all men and holiness, without which no man can see the Lord. Amen. Amen. Peace, God kind of peace. That's what he's talking about there. Not the natural peace. Nicht der natürliche Frieden. Amen. Amen. Follow peace with all men, God kind of peace. Gottes Frieden. And not what man, you know what man called peace. Du machst Fehler und ich sage nichts dazu. God is not of confusion. Aber das ist kein Autor von Verwirrung. Amen. That is not the God kind of peace. You tell them the truth. In Gottes Frieden sagt man ihnen die Wahrheit. He said, I did not bring peace into this world, but sword. Wie gesagt, ich bin nicht gekommen, um Frieden zu bringen, sondern ein Schwert. It is not what my copy is that I came with. Ich komme nicht mit dem weltlichen Frieden. I'm here with my own kind of peace. Sondern mit seinem Frieden. Amen. Follow peace with all men. God kind of peace with all men. Where you are there, to help them to know the truth. Amen. Amen. That's the peace of God. Das ist der Friede Gottes. I'm not. I will not talk so that we will not fight. Ich werde nicht mehr reden. I will not correct them so that you will not be angry. That's not peace. Oder sie nicht belehren, damit wir nicht ein Problem haben miteinander. The peace of this world is destruction. Der Frieden dieser Welt ist Zerstörung. Amen. Amen. And holiness. His holiness is our holiness. Seine Heiligkeit ist unsere Heiligkeit. Amen. His holiness. Our holiness is believing him. That's righteousness. Holiness is you trust him. You never doubt him. That's holiness. Heiligkeit ist, dass wir Christus vertrauen und nicht anzweifeln. Holiness is not I will not sin, I will not lie, I will not steal. Heiligkeit heißt nicht mehr zu lügen und zu stehlen. It is like the reason. Das ist so wie die Wahrheit. John 16 talk about. In 1. Johannes 16 geht. He said, the Holy Spirit will help us to know what sin really means. Der Heilige Geist wird uns helfen zu erklären, was Sünde wirklich bedeutet. What sin really means is that you are good of belief. Christ. Das ist einfach, dass wir nicht mehr glauben, dass die Wahrheit ist. I know that I steal, I kill or I destroy. Amen? Amen. I fornicate. So also the holiness. Die Heiligkeit ist, dass wir an Christus glauben. Your focus to be Christ. Der Fokus auf Christus. It is when your focus is him that you are holy. Wenn der Fokus auf ihm liegt, dann sind wir heilig. Because he is holy. Denn er ist heilig. Amen? Amen. No one can be holy without him. Niemand kann heilig sein. There is nothing like Holy Father to Pope. All these people they call Holy Father, holy people. Kein heiligen Without Menschen, Christ, there is no one holy. Ohne Christus ist niemand heilig. Amen. Amen. It's so wrong. Oh, I said, if you know, I can tell you I'm holy. Ich kann sagen, dass ich you know why? Because he lives in me. Weil er in mir lebt. Here it is, his holiness. Das ist seine Heiligkeit, die meine ist. I don't have separate holiness. Keine eigene Heiligkeit. Can somebody get me? It is not because of my position ich I am holy. Meiner Position bin Amen. It is not because I am the pastor, I am holy. Aber ich der Pastor bin. Amen. Amen. Because of the Christ in me, the same Christ in you. Mir, der auch in so you can say I'm holy. I can say also say I'm holy. Heilig. Why? Because he is holy in us. Jesus ist der Heilige in uns. Is somebody getting it? Praise the Lord. Amen. Today religion is all about, you know, outside. Amen. The position they are. Holy Father, Holy Dad, Holy Mary. Why? Because the living, you know. I carry Jesus. I carry the true holiness. In mir, die Heiligkeit in mir. Said the Bible said we are created in holiness and in righteousness. In Heiligkeit und Gerechtigkeit wurden wir erschaffen. We don't learn to be holy. Wir lernen nicht heilig zu sein. We believe we are holy. Wir glauben, dass wir heilig sind. Why? Because of the Christ in you. Christus in uns. Amen. Amen. Ephesians 4. We are created in holiness. Holiness is not what you learn in Christ's world. Heiligkeit ist das, was wir lernen. You don't learn to be holy. Wir lernen nicht heilig zu sein. You believe you are holy. Wir glauben, dass wir Why? Heilig because of the Christ in you. In Christus in uns. I don't know. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. First world is another world. Welt von Christus ist eine world. Andere Welt. Religion, they always try to say they are. Yeah, no, are you holy? I lied before, but now it's not too much. I'm reducing it. I'm trying to. You see, they don't know. They don't. The part of you that is holy is the Christ in you. Is that your spirit is holy? Perfect. Amen. It's perfect. It's holy. Why? Because Christ is there. Look at it. Romans 8. Go to Romans 8. Römer 8. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Romans 8. Römer 8. Amen. It's your belief that makes you holy and not your. It's like sin. You know, your sin. Well, it's not your fornication that makes you a sinner. You were born a sinner. You were not sinner. Amen. Amen. In Romans 8. Römer 8. Praise the Lord. Hallelujah. from verse 11. But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. Amen? Mm-hmm. His spirit is already in you if you are saved, if you are born again. Therefore, brethren, we are debtors not to the flesh, to live after the flesh, for we live after the... For if you live after the flesh, you shall die. But if you through the spirit do mortify the deeds of the body, you shall live. For as many as are led by the Spirit of God, they are sons of God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. The Spirit of Christ lives inside of you. Lebt in dir. That's why your body is his temple today. Deswegen ist unser Körper sein Tempel. Amen. You carry spirit everywhere. Du trägst deinen Geist überall. Remind yourself of that spirit in you. Erinnere dich an diesen Geist in dir. Amen. And so many see that truth as judging. Und viele sehen diese Wahrheit als richtig. The truth that you have them to know. Die Wahrheit, die du ihnen gibst, die Verbesserung sehen sie als richtig. Wir richten nicht über Leute. We just want them to be saved. Wir wollen, dass sie errettet werden. Tell them the truth. Amen. Wir sagen ihnen die Wahrheit. We judge just one person. Wir richten nur eine Person. Amen. Das ist der Teufel. Praise the Lord. Halleluja. We judge that spirit that they allow to speak through them. Wir richten diesen Geist, der nicht spricht, nicht die Menschen. They are, you know, correcting them. They might even see you judging them. But still, don't be quiet. Auch wenn es so aussieht, als ob du richtest für die anderen, dann dennoch mach weiter. Don't be quiet if you see that evil fruit. Sei nicht still, wenn du diese bösartige Frucht siehst. You know, Peter can tell Paul, you are judging me. Petrus kann Paul sagen, du richtest über mich. Oh, Peter can tell Jesus, you are judging me. Du richtest über mich. Amen. Beware of the natural system. Nicht in Acht vor dem natürlichen System. Let Christ be first and not. Dass du als Christus an erster Stelle steht. Praise the Lord. I'm nothing else. Amen. Nichts anderes. Praise the Lord. No, we stop in those you surround yourself with. Those you call family. Die Menschen, die wir Familie nennen. Those you surround yourself with. Mit denen wir Zeit verbringen. They will influence you. Sie werden dich beeinflussen. They will direct your life. Sie werden dein Leben leiten. Praise the Lord. Amen. You know, even Jesus always separates things. Selbst Jesus hat Dinge getrennt. You know, so many times he want to do things, he separates. Auch viele Sachen machen und er trennt. Even you know, when he was going to that transfiguration, that of transfiguration, to show them himself, he separated the disciples. Auch als er sich gezeigt hat, hat er die Jünger voneinander getrennt. There are people that you cannot even trust with the word of God. Es gibt Leute, die du mit der Wahrheit in die Weiten trauen kannst. They will not even believe it. Du weißt, dass sie das nicht glauben werden. Instead, you know, those people, you have to know how you work with them. Du musst wissen, wie du mit diesen Leuten umgehst. Amen. Know how you work with them. Wissen, wie du mit ihnen gehst. Amen. You know, God has spoken to you. Wenn Gott mit dir gesprochen hat, to them. Hat er aber nicht mit den anderen gesprochen. He did not speak. If you are not careful, they will bring doubt and not believe into you to talk you out. Wenn du nicht aufpasst, werden sie Zweifel reinbringen, um dir das auszureden. Sometimes one of my children here came to me and said, the Lord revealed something to her concerning what she's to write about. Amen. Amen. You know, and she did not say it out so much because she knows those. You know, it's like those faith killers. Leute, die den Glauben töten. Amen. They will judge the faith coming by hearing. Und der Glaube kommt durch das Hören. Und das Unglauben kommt auch durch. You surround yourself with Leute, mit denen du dich umgibst, ist sehr wichtig. Matthew 17. Let us quickly see something there. Amen. Matthäus 17. Praise the Lord. Halleluja. Jesus always separates people. You see, separate. Praise the Lord. Hallelujah. You know, even Paul separated himself from Barnabas. Amen. He separated himself. You know, there we are called together. Zusammen wurden sie berufen. Amen. The Holy Spirit called them together. Der Heilige Geist hat sie zusammen berufen. As they came together. Als sie zusammen berufen. And two of them, they were walking. But you know, Barnabas was after something else. Barnabas war hinter etwas anderem. And from, you know, Paul's focus was so much on Christ. Paul's focus war auf Christus. Then you know, Barnabas wanted somebody to come in between to come and join them. Barnabas wollte aber, dass noch jemand dazu then kommt. Paul said, no, it is what Christ reveal that we are going to do. Aber er hat gesagt, nein, wir werden das machen, was Christus gesagt hat. He said, let us separate. Trennen wir uns lieber. Amen. Amen. If you follow them, two of you will be wrong. Wenn man ihnen folgt, wird man dann alle falsch liegen. Amen. Amen. It is better you leave them. Es ist besser, sie dann lieber zu lassen. Amen. Amen. Instead of being directed by them. Ich werde von ihnen geleitet zu werden. Praise the Lord. Halleluja. Matthäus 17. From verse 1. Here Peter, you know, Jesus did not take all his disciples. Jesus hat nicht alle seine Jünger genommen. Why? Einige, wieso? You know, there are those that you know that somebody get in it, amen? You watch people. Du beobachtest Menschen. Trust is different from love. Vertrauen ist anders als Liebe. Amen? Amen. Trust and love, we are not to mix them together. Das sollten wir nicht vermischen. If you see somebody that is always Thomas. Wenn man siehst, der immer Thomas ist. Always want to doubt Christ. Wenn man Christus zweifelt. It's better you keep evil hearts. Keep it away from them. Es ist besser, wenn man ihnen nicht immer alles erzählt. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. And after 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and bring them up into an high mountain apart. Amen. Amen. Here he took some of his disciples. His disciples, they were 12. Amen. Amen. But he took just how many? Three. Amen. Er hat nur drei mit sich genommen. Peter, James, and John, his brother. Amen. Petrus and was transfigured before them. And his face did shine as the sun. And his raiment was white as the light. And you know, here Jesus revealed the sun in him. Jesus hat den Sohn in ihm. Amen. He revealed the inside. Das Innere hat er gezeigt. He revealed the son. You know, they were always seeing the child. Sie hat immer das Kind gesehen. But now he revealed the son. Jetzt hat er den Sohn offenbart. You get it. Amen. Amen. He revealed the father in him. Den Vater in ihm. For them to see. Amen. Amen. And behold, there appeared unto them Moses and Elijah talking with him. Amen. Amen. Moses, you know, these two things matters a lot. Moses and Elijah. Moses is the end. Is the end, you know, here the end of the law is that what appeared. Moses is the end of the law. Then Elijah, the end of the prophet. Elias is the end of the prophet. Amen. Amen. He revealed those two. Those two were there. Amen. Diese beiden waren da. The end of the law and the end of the prophet. Das Ende vom Gesetz und das Ende der Propheten. And now say, I am now here. Is somebody getting it? Mm-hmm. Two, can you help us to read verse 4? Vers 4. Da begann Petrus und sprach zu Jesus, Herr, es ist gut, dass wir hier sind. Wenn du willst, so lass uns hier drei Hütten bauen, dir eine und Mose eine und Elia eine. Praise the Lord. They could even see them, amen. Konnten sie sehen. Verse 5. While he yet speak, behold, a bright cloud overshadowed them. And behold, a voice out of the cloud, which said, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Hear ye him. And when the disciples heard it, they fell on their face and were so afraid. And Jesus came and touched them and said, "Arise and be not afraid." And when they have lifted up their eyes, they saw no man save Jesus only. And as they came down from the mountain, Jesus told them, saying, Tell the vision to no man until the Son of Man be risen again from the dead. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Can you see that there was separation there? Yes, très longue. Don't tell anyone the vision. You already know that. Don't tell anyone. You can't give it to another. There are things you are not to even allow them to know. Die du ihnen nicht erzählen sollst. Just doubt in Thomas. Warte, zweifeln. We need the Holy Spirit to help us to believe Christ. Irgendwie never to be an Christus glauben, Thomas. Damit wir nicht zu dem Zweifeln in Thomas Amen. Werden. Praise the Lord. Halleluja. You know, if you are going for a concert, you surround unbelievers with you. The churchgoers with you. Wir gehen zu einem Konzert und versammeln Ungläubige mit uns. What do you expect? Was erwarten wir? Amen. Amen. You are surprised to see. Bin verwundert. You should not be surprised. Wir sollten nicht verwundert sein. It is better you are alone than es ist besser, alleine zu sein, als mit Ungläubigen dann dort that zu chillen. You are never alone. Aber wir sind niemals alleine. As a child of God, als Kinder Gottes it is better you are, ist es besser, you are alone than alleine surrounding sein, yourself als them. Umgeben zu sein von Menschen, die Gott hassen. He said, get out among them. Go to 2 Corinthians. Let's go there. 2. Korinther. Amen. Praise the Lord. Come here. Let's listen to it. Okay. I really want to go there today. 2 Corinthians. 2. Korinther. You know, this place, a lot of us don't like it. We don't like it because we are so used to the flesh. Wir werden das Fleisch gewöhnt sind. Believe Christ, please. Wir müssen an Christus glauben. Believe him. Corinthians 6. 2. Korinther 6. From verse 14 to the end. 14 to the end. Are we there, please? Mm-hmm. Be ye not unequally yoked together with unbelievers. Unbelievers are not only those that are not saved. Die Ungläubigen sind nicht nur die, die nicht errettet sind. A lot of people that believe that they are saved, they have got children. They will even quote the Bible to you. Viele, die glauben, dass sie Kinder Gottes sind, sind aber Ungläubiger. They never believe Christ. Sie glauben nicht an Christus. Amen. They never believe the truth. Sie glauben nicht an die Wahrheit. That they believe Moses. Don't, that shall not steal. That shall not lie. That shall not. No, Lord, that shall not kill. They believe that, but they never believe Jesus. Und sie glauben nicht an Jesus. Christ. Amen. Unbelievers are not only those that are not saved. Ungläubige sind nicht nur die, die nicht errettet sind. No, sometimes when we talk about believers, we just look at them. Maybe all this will go outside. Your mother is some believer. Dann denken wir, das sind weiße Leute, die Deutschen oder sonstige Leute, aber es geht um auch selbst Familie. Your father is some believer. If you hate the truth. Wenn diese Leute die Wahrheit nicht lieben, sind es Ungläubige. Wenn sie dich bekämpfen, nicht hier hinzukommen zur Gemeinde, weil hier in der Gemeinde Wahrheit geprägt wird. If you call God children, wenn sie Kinder Gottes beleidigt, verflucht, for what fellowship hath righteousness with unrighteousness? And what communion hath light with darkness? Amen. Amen. Darkness and light can never work together. Dunkelheit und Licht können nicht zusammenwirken. Die Leute, die wir unsere Freude nennen. 14. Zieh nicht in einem fremden Joch mit Ungläubigen. Denn was haben Gerechtigkeit und Gesetzlosigkeit miteinander zu schaffen? Und was hat das Licht und, für Gemeinschaft mit der Finsternis? Oh, Daddy. You know, we go to them to teach us. Wir gehen zu ihnen, um ihnen etwas beizubringen. We want to pass in our wir wollen unsere Prüfung bestehen. Okay, oh. Please let the Holy Spirit direct. Das ist der Heilige Geist, Amen. Amen. We want, you know, we go to them. Damit sie uns Sachen beibringen. The Christ. Dass du das Christus Christus said, don't be equally yoked. Wenn ich gleichgesinnt mit ihnen. There's a man that I heard that I said, go to them. He said, it's better you live with them so that they give you what they have. You know, what do they have? They don't have. If people don't have Christ, what are they going to give? Wenn Leute nicht Christus haben, was werden sie dir denn geben? After the flesh. Sind hinter dem Fleisch, yeah, ja. Amen. After the flesh. Dann bist du hinter dem Fleisch, ja. And what concord hath Christ with Balaam? That's idols, amen? Or what part hath he that believeth with an infidel? You see there. And what agreement hath the temple of God with idols? For you are the temple of the living God. As God has said, I will dwell in them and walk in them. Daddy. And I will be their God, and they shall be my people. Wherefore, come out from among them, and be ye separate, said the Lord, and touch not the unclean things, and I will receive you, and will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, said the Lord Almighty. For you to be a father, a daughter and a son to him, heißt, dass du rauskommst aus ihnen. Get out of there. Is that so difficult to understand? Das ist so schwierig zu verstehen. I don't know what they give you. Ich weiß nicht, was sie dir geben. I don't know what you are gaining from them. Ich weiß nicht, was du von ihnen bekommst. Let Christ give you those. Lass zu, dass Christus dir diese Sachen gibt. You know, for years we have been friends with one family. Jahrelang waren wir befreundet mit einer Familie. And we have been preaching to them, to wir this haben ihnen gepredigt. Those, because sometimes when she's coming, she comes with one or two of her, one of the children and her friend. And we always preach Christ to them. But this woman has just refused to follow Christ. Diese Frau hat sich schon immer geweigert, Christus zu folgen. And she thought that it's going to continue. Und sie dachte, es wird für immer so sein. There was a time she now invited us. I said no. Und dann gab es eine Zeit, wo sie uns eingeladen hat, und ich habe gesagt, es ist vorbei. I cannot continue to ich kann nicht weiterhin mit dir befreundet sein, if you are not a child wenn du kein Kind Gottes bist. And this woman was helping us for so many und diese Frau hat uns bei sehr vielen Sachen geholfen. For something very important. Besonders für etwas Wichtiges. See, like God is helping us for story up to bring it out every year. Amen. Sie war unsere Steuerberater und hat das umsonst gemacht für uns. Amen. So, she doesn't take any money from it. Amen. Sie hat dafür kein Geld verlangt. She did it, she always do it for das us. Das war freiwillig gemacht. And you know, when the time came, und jetzt die Zeit kommt, I started to say, so what? This woman is for she even said it that for 14 years we have been friends. So it's the time is long enough. Amen. Dann hat sie gesagt, she wanted me to come to them. I said, I'm not coming. Dass ich nicht mehr komme. Why? Because you are not a child of God. Du bist kein Kind I Gottes. Want you to have Jesus Christ. Ich möchte, dass du Jesus Christus she hast. Was not happy about und sie war nicht glücklich darüber. Amen. And because of that, she did not help us for what she normally helped us. Deswegen hat sie dann den Kontakt abgebrochen und entschieden, uns nicht mehr zu helfen. Because I know I've chosen Lord Christ. Und ich war aber nicht besorgt, weil ich weiß, dass wir uns für Christus entschieden haben. Wir haben dann die Steuererklärung selber gemacht. And we look for, you know, after you know doing it one here and there, and we submitted it. We tell Jesus, the money that they will pay to us is more than the money that they will be able to pay to us when she was doing it. Amen. Und es hat sogar geklappt. They brought more than 1,000 for us. Amen. Und das Finanzamt hat uns sogar fast mehr als 1000 Euro zurückgeschickt. Amen. Mhm. Praise the Lord. I don't know what they are giving you. Ich weiß nicht, was sie dir geben. Amen. And upon all, we did not even still pay for the story. Und wir haben für die Steuererklärung nicht bezahlt. Amen. We did not even still pay, just like our own before. So wie bei but this time she was not involved. Aber sie war nicht but we depended on the Lord. Wir haben uns auf den Herrn verlassen. No trust him. Amen. Amen. You know, those things that they are doing, the Lord can do it better. Das, was sie machen, der Herr kann es besser tun. He will guide you. He knows how to guide you. Er weiß, wie er dich leitet und wie er dich zur rechten Zeit praise the Lord. Führt. Amen. Amen. Amen. Hm. something here, then I'll go to this place that I will want to know today. Amen. The Spirit is forever. Amen. Der Geist ist für immer. Christ's Spirit is forever in our life. Der Geist von Christus ist für immer in unserem Leben. Praise the Lord. Halleluja. His Spirit is forever in our life. Dein Geist ist für immer in unserem Leben. Amen. Amen. Amen. Ah, let me see. What is that? Somebody's words. Oh God. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let me see. There's a place I want us to go to. Lots of time. Praise the Lord. Hallelujah. Let me quickly jump to where I want us to also go to today. Amen. Amen. Next, on Wednesday, we'll go through the rest part of that side. Amen. Amen. What the Lord revealed to me. Amen. Amen. It's so interesting to hear the voice of the Lord. Es ist so interessant, die Stimme des Herrn zu hören. Amen. Amen. The revelation that came. Die Offenbarung, die gekommen ist. Let me start from here. You know, the Lord knows you. Der Herr weiß, wer du bist. Amen. Amen. You know, if you look at Galatians 1. Galater 1. Look, go quickly, go there. He knows you. Galatians 1. Look at what the writer of Galatians said. Galatians 1, from verse 10 to 15. Galatians 1, 10 to 15. He said, for do I now persuade men, or God, or do I seek to please men? For if I yet please men, I should not be the servant of Christ. Amen? Mm-hmm. You know, we always want to please men. Wir wollen immer Menschen gefallen. Deswegen müssen wir zulassen, dass es Christus ist, dem wir How gefallen. Please Christ? Wir gefallen wir Christus. By believing Christ. Wenn wir Christus glauben, so gefallen wir Christus. By believing him. It's not by obeying the commandment and all other commandments. Indem wir die 10 Gebote erhorchen. That's how you please him. He said, but I certify your brethren that the gospel which was preached of me is not after man. For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ. Amen? Amen. For you have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God and wasted it. I profited in the Jewish religion. Praise the Lord. Hallelujah. He said, Jewish religion. Amen. They have religion. Jüdischen Glauben. Above many, my equal in my own nation, being more exceedingly zealous of the tradition of my father. You know, religion is full of tradition. Of religion is full von Tradition der Menschen. Amen. Amen. Religion is full of tradition of man. Religion ist voll von Tradition der Menschen. Praise the Lord. Hallelujah. Then he said in verse 15, that is where we are going to. 15. He said, but when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace, to reveal his son in me. To reveal his son. You know what I talked about? You know, it's a transfiguration that we read today. That the Son in Jesus was revealed. Wie gesagt, dass the God in der Sohn Jesus, Gott in Jesus wurde offenbart. Amen. They saw it. Amen. The three disciples. Die drei Jünger haben ihn Amen. Gesehen. Praise the Lord. Hallelujah. And now, you see, he said to reveal the Son. That's the Christ in you. Amen. Den Sohn zu offenbaren, das ist Christus in that, dir. That I might preach him. Among hidden. Paul preached Christ among hidden and not among the Jews. Paulus hat Christus gepredigt unter den Heiden, nicht unter den Juden. You know, man does not, you know, God does not choose like how man choose. Der Mensch entscheidet nicht so, wie Gott entscheidet. Amen. Amen. Two, can you help us to read verse 16? Vers 16. Seinen Sohn in mir zu offenbaren, damit ich ihn durch das Evangelium unter den Heiden verkündigte, ging ich sogleich nicht mit Fleisch und Blut zu Rate. Praise the Lord. Ja. The Son in him, in Paul, was revealed. Der Sohn in Paul wurde offenbart. That I might preach him among the heathen. Immediately I conferred not with flesh and blood. Neither went up to Jerusalem, to them which were apostles before me. But I went into, you see here, if you read from 16, Paul is saying it is not, it is not imitating one another. Wir machen einander nicht nach. Amen. You know, churches today is all about imitation. Man macht andere nach. You see, they are doing that, they let us be doing. Die tun das, das ist das you know, here he said, I did not go to those ones, those people. Gesagt, to ask them, to go there, to so that they train me. Damit sie mich ausbilden. Directly for Christ. Love direct for Christ. Today, churches, it's all about imitation. Heute ist es in Gemeinden, geht es immer nur um Nachahmen. They are doing this, let us be doing it. Weil andere das machen, machen sie das auch. Aber so mache ich das nicht. I don't want to see that. Praise the Lord. Amen. Now people, we want you to do that. Und Leute wollen, dass du das tust. Amen. Amen. You know, people will come from other church. They'll say, this is how they do. I don't do that. Aber das I nicht. Do what the Father wants me to ich do. Ich das, was der Vater Amen. Amen. Exactly what Paul is saying. Also wie das, was Paulus sagt. Amen. He said he did not go to those. He said, look at verse 17 again. 17. Neither went up to Jerusalem, to them which were apostles before me. But I went into Arabia and returned again unto Damascus. Then after 3 years, I went up to Jerusalem to see Peter and abode with him 15 days. But others of the apostle saw I not, save James, the lost brother. Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not. Afterward, I came into the region of Syria and Sicilia, and was unknown by face unto the churches of Judea, which were in Christ. But they had heard only that he which persecuted us in time past now preached this faith which once he destroyed, and they glorify God in me. Praise the Lord. Hallelujah. You know, for Paul, it's not about what are they doing there, what are they doing there. Paulus ging es nicht um das, was sie gemacht haben, es ging um Offenbarung. Christ's word comes through revelation. Das Wort von Christus kommt durch Offenbarung. The Lord helped me to understand something interesting. Der hat mir geholfen, etwas Interessantes zu verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. Learn to hear from him. Lernt von ihm zu hören. It's not going from one pastor to another. Nicht von Pastor zu Pastor, from churches, von Gemeinde zu Gemeinde. Einander zu kopieren. You know, Paul said he was separated. Paulus sagt, so er wurde getrennt. So also separated. So sind die, wir auch getrennt. Or so in your mother's womb. Amen. Amen. If you look at Jeremiah 1:5 also said the same thing. Go to Jeremiah. He said, oh God, children, you see, if you are called, Jeremiah 1:5. If you can hear his voice, if you can accept his calling, nur seine Berufung, if you accept his calling, it means you are called. Amen. Dann bist du berufen. That helps you to know that you are called. It helps you to know that you are chosen. If das heißt, you accept, wenn du seine if you can Berufung accept his calling, amen. Akzeptierst, bist du auch auserwählt. Praise the Lord. Halleluja. His calling is not just, it's not by vision. Seine Berufung ist nicht durch Vision, sondern durch Beziehung. Amen. Amen. It's not by vision. He did not just come to me and tell me, open the door so that you come and join me. No, that is by relationship. Durch Beziehung. That is how you are chosen. So sind wir auserwählt. Amen. Amen. If you can have relationship with him, you know you are chosen. Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah, let me see. Don't I have to have somebody taking my Jeremiah away? Praise the Lord. Hallelujah. Jeremiah 1. Jeremiah 1. Vers 5. Let us go there because we don't have much time again. We are almost closing. He said, before I formed thee in the belly, I knew thee. That's God speaking here. Was Gott ist, I know ich, you. Ich kannte dich. And before thou comest forth, out of the womb, out of the womb, I sanctified thee. And I ordained thee a prophet unto the nations. Praise the Lord. Oh, yeah. You see, let us go to Isaiah and see that of Isaiah. If Isaiah. You look at everywhere, it's just, they are just there. Amen. You are called. Amen. Berufen. Praise the Lord. Hallelujah. Isaiah 49. Isaiah 49. Isaiah 49, verse 1. 1. He said, listen, O Israel, unto me, and hearken, ye people. From far, the Lord hath called me from the womb, from the bowels of my mother's, of my mother hath he made mention of my name. You see it? Mm-hmm. It is not, you know, it's, You know, there was a time years ago, I did not know Christ. Meine Zeit, da kannte ich Christus nicht. And I was against pastors. Und ich war gegen Pastoren. Because I did not see any truth in weil ich keine Wahrheit in ihnen I gesehen habe. Ich habe sie immer Lügner genannt. And you know, my sisters, they were all got children before aber meine Schwestern waren alle Kinder Gottes vor mir. Sisters. And I'm the last to come to Christ. Ich bin die letzte Person, die zu Christus kommt. I don't just want it at all because I could see, I could not believe it. And you know, but in all those times, even when people come to preach to my sister, I've dragged the pastors away. But those times, my sister, they said they would dream that I will be preaching. Meine Schwester hat immer gesagt, die haben geträumt, dass ich gepredigt habe. They would tell me, I said, I rejected it in Jesus' name. Und ich habe das mal verwundert. It's not everything you reject. But look at me today, amen. Und jetzt stehe ich hier. They said they always see me. Die haben mich immer gesehen. Just, one said, he said, she saw me in a tree. Einer hat gesagt, sie hat mich in einem Zug gesehen. That tray was... People were so many in it. Wie viele Leute waren in diesem Zug? And that train was going with full speed, very high. Zug war sehr schnell. That and I was preaching in it. Und ich habe in ihm im Zug gepredigt. And she was outside looking at me like this. Und sie hat von draußen it was going very fast. Sich das angeschaut. She said she asked the Lord, why is the plane, the train going so Zug fast? So schnell. He said that is the power that you have given me. Hat sie gesagt, das ist die Kraft, die der Herr ihr gegeben hat. And this time I don't even have no I don't anything I don't tell me anything about Jesus Christ. Und zu der Zeit wollte ich nichts über Jesus wissen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He knows you from the womb. Er kannte dich schon von Anfang an. Just like others, amen. So wie andere. You are not different. Du bist nicht anders. Praise the Lord. Halleluja. You are no stranger to him. Du bist kein Fremder für Gott. Amen. Amen. So also it's Exodus 33 verse 12. Look at Exodus 33 verse 12. And Moses said unto the Lord, see thou said unto me, bring up these people, and thou hast not let me know whom thou wilt send with me. Yea, thou hast said, I know thee by name, and thou hast also found grace in my sight. I know you by name. Praise the Lord! I know you by name. Kinder, you know your name. Amen. You are not a stranger. Du bist kein Fremder. A stranger to him. Amen. You are not a foreigner to him. Du bist kein Fremder für ihn. And he is to tell you what he wants you to do. Und er muss dir sagen, was du zu tun hast. What he wants you to become. Was du werden sollst. You know, since we came from Nigeria. Seitdem wir aus Nigeria gekommen sind. I thought that maybe it would even be better I go to Nigeria. Dachte ich, dass es sogar besser ist, wenn wir nach Nigeria zurückgehen. So that I will, because I could see the lies over there. Weil ich so viele Lügen dort gesehen habe, die dort gepredigt werden. Keine Wahrheit. Und ich habe darüber nachgedacht, als wir wieder zurückgekommen sind. I want to go there. Und ich da hinten will. Then I said, okay, let me wait for Papa to retire or 3 years or 4 years and then we go there. Ich habe überlegt zu warten, bis mein Ehemann in Rente geht und dann könnten wir da hingehen. In 3-4 Jahren. And you know, I have had it right from time I said I want to be have an Afro shop. Von Anfang an habe ich gesagt, dass ich einen Afro shop haben möchte. And I thought, okay, maybe that's why sometimes I always say it's not good to have option. Deswegen ist es nicht gut, Optionen zu haben. If you have option, und wenn Option one is not working, you are wenn eins nicht funktioniert, there. Dann gehst du weg zum anderen. Anytime you offend me, I would always say I would just drag all of them out. Immer wenn ihr mich verärgert, ist dann immer diese Option vom Afro-Shop noch da. Praise the Lord. Halleluja. I wish you so wrong. Amen. Ist nicht richtig. Then you know, I said I will not. Okay, I will not drag them out. We will go to the former church. And then here will be store, so ich habe dann gesagt, ich werde sie nicht rausschmeißen, sondern ich werde einfach beides gleichzeitig machen und dass wir dann halt wieder in die alte kleine Gemeinde ziehen. But, you know, Mercy have been against it. Und meine Tochter war immer dagegen. And my husband said, okay, that is what I want. That it's okay. Mein Mann hatte am Ende gesagt, dass er am Anfang war er dagegen, aber gegen Ende hat er auch gesagt, es ist in Ordnung für ihn, dass wenn du das machen willst, dann mach das so. And I was even waiting that after when we come from Nigeria this time, that once we come, I'm going to do what I have planned to do. Und ich hatte mich dafür vorbereitet, dass wenn wir nächstes Jahr aus Nigeria wiederkommen, ich dann damit anfange. Then the Lord revealed to me, was it yesterday? Dann hat der Herr mir gestern offenbart, he said, he doesn't want that for me. Dass er das nicht für mich möchte. I said, okay, then Nigeria, I want Nigeria. He said, dann habe ich gesagt, achso, okay, das heißt, du willst, dass ich nach Nigeria ziehe? The two, out of the two. He said, no. Und ich soll nach Nigeria ziehen? He said, what he wants is that I come out in television. Ich sag, er möchte, dass ich im Fernseher bin. Amen. He won't. He said Nigeria is too small for that message to be preached. Du sagst, Nigeria ist zu klein für diese Botschaft, die gepredigt werden soll. He said no church can carry the message. Keine Gemeinde kann diese Botschaft tragen. He said the whole world is to hear the message. Die ganze Welt soll diese Botschaft hören. Praise the Lord. Halleluja. He said his plan is not for here to be full. Sein Plan ist nicht, dass diese Gemeinde hier voll ist. That here is full. He said that is not what he wants. Das ist nicht das, was er möchte. Amen. Amen. He said he wants us to have the television house. Er sagt, er möchte, dass wir ein eigenes Fernsehen haben. Where the truth is being preached both day and night. Wo die Wahrheit Tag und Nacht gepredigt wird. Amen. Amen. He said that is where I should look at. Not da sind those ones I should just erase it. Alles andere soll ich vergessen. Praise the Lord. Halleluja. Okay, you don't want the store. Also willst du das Geschäft nicht? And you don't want me to go to Nigeria. Du willst auch nicht, dass ich nach Nigeria zu television gehen. House. Sondern ein Fernsehhaus. You said we are going to have our, you know, your channel. That our channel, that it is just the message that the daughters, you want the daughters an to also be there. An eigenen Sender. Then after church to be there. He said there are other things that he's going to bring into there. Dass viele Sachen darin ausgestrahlt werden sollen. There he lives, he provides. Aber dort, wo er führt, dort wird er auch versorgen. Yeah. Praise the Lord. Halleluja. He said he is not for people coming here that they hear the word. Er ist nicht dafür, dass Leute hinkommen und die Wahrheit hören. He said it is preaching the word, his truth to the whole world. Und die Wahrheit zur ganzen Welt predigen. Amen. Amen. That all hear it. Dass alles hören. Praise the Lord. Halleluja. He said he's not after the ministry to be full. The er ministry ist, here. Nicht, dass die Gemeinde voll ist, eine große Mega-Church wird. But the message to be preached all over the world. Auf der ganzen Welt geprägt. Amen. Amen. He said he's not after the ministry to be full, but the message is message to be full. To be preached all over the world, to be auf der ganzen Welt. Everybody to hear it. Sie das hört. He said, television hub. Im Fernsehhaus. Amen. Amen. No building. He said, no building can contain the message. Kein Gebäude kann die Botschaft festhalten. No, as he was saying it, I told my husband. Ich habe gesagt, ich habe es meinem Ehemann gesagt. And my husband talked about, you know, advertisements. He said, you know, that. We want to, you know, you always want us to, I want it also, but to write it out in newspaper, because to advertise it to him. You know, what he want for us is even bigger than that. Was für uns möchte, ist größer als das. You know, if you write it out in your baptism, you know, people will come here. It's not, he said for people, wherever they are, to hear the message. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Then my husband talks about money. Hat mein Ehemann über Geld gesprochen. Then the Lord took me straight to Israel. Hat er the children of Israel and Pharaoh. An die Kinder Israels und den Pharao erinnert. He said, I should look at both. Ich soll auf beide schauen. He said, if you see the children of Israel, for them to come out of Egypt, it's impossible. Dass die Natural. Kinder Gottes aus no Israel rausziehen, dass das unmöglich war. Amen. Weil zu der Zeit war niemand mächtiger als der Pharao. No power was stronger than keine Kraft war größer als Ägypten als yeah. He said it was impossible. Es war unmöglich, dass das he passiert. Said, if he can do that, he said this one is already done. Ist das schon getan hier? But we just believe. Wir sollen einfach nur glauben. He said, he is the one that we made the connection. Er ist derjenige, der die Verbindung macht. Praise the Lord. Hallelujah. You know, I thank God that you always prepare me. Ich sage Gott, dass er mich immer vorbereitet. All the time you always tell me it's not about people, it's not about many. Schon Leute, es geht nicht um Leute, es geht nicht um Leute. But all this you have not even aber given hat it mir to me. Das alles noch nicht gezeigt. Until just yesterday, amen. Gestern hat er mir das gesagt. He's not looking for a superior vessel. Er sucht nicht nach einem starken Gefäß. He's looking for a vessel. A vessel that will surrender to ein Gefäß, was ich ihm hingibt. Amen. Amen. It's not a superior vessel. Nicht ein stärkeres. In the flesh, it is impossible. Im Fleisch. For the children of Israel to war es unmöglich, Egypt. Dass die Kinder Israel sich verlieren. Aber mit ihm ist alles möglich. In the flesh, we cannot even achieve it. Im Fleisch kann man das nicht schaffen. Wie? Do you know what 1 hour means? Weißt du, wie viel television broadcast? Geld Sendezeit kostet? 1 hour, a minute, sometimes a minute. They tell you the price. You say, hey. Eine Minute oder 5 Minuten. But with him, what is possible? Aber mit ihm ist alles möglich. Praise the Lord. Amen. Amen. Again, he's not looking for who. A superior vessel. It's not that I'm superior. We are not superior. We just surrender to him. Wir sind nicht. Es geht nicht um uns, sondern es geht darum, dass wir uns demütigen. You know how you know that he's not looking for a superior vessel. Weshalb sucht er nicht nach einem starken Gefäß? Look at David. David zum Beispiel. David was no name. David war niemand. Amen. He was no name. Even when they were going to anoint king, they did not even call him. Wurde noch nicht. Is somebody? Look, can you remember? Amen. Okay, amen. You know when they were going to anoint king, anoint one of Jesse's sons as a king. There was nobody. He was not even there. War noch nicht mal dabei. He's not looking for a superior vessel. Nicht nach einem starken Gefäß suchen. Look for a surrender vessel. Nur nach einem Gefäß, was sich hingibt. Ein Gefäß, was Jesus sieht und nicht das Fleisch. Amen. Amen. A vessel that will submit completely to him. Sich ihm vollkommen hingibt. And not today here, tomorrow is there. Tomorrow no longer up or down. A vessel that will allow him to flow through. So ein Gefäß, durch das fließen kann. That you know is you are no longer the Lord of your life. Du bist nicht mehr der Herr deines Lebens. He's now your Lord and your Savior. Er ist dein Herr und dein Retter. He's not the one. You know, you are even sure of being here at any time. Praise the Lord. Hallelujah. You know, some of us, we don't even know if we'll be there here on Wednesday. Einige von uns wissen nicht, ob wir am Mittwoch hier sein werden. I'm sure I will be here. Aber ich bin sicher, dass ich hier sein werde. No, stell mal vor, I'm not even sure we'll be here next week. Dass wir nächste Woche da sind. We'll be in the Bible study. You know, we have a lot of excuses. Wir haben viele Entschuldigungen. We give so many excuses that is so funny. Merkwürdige Entschuldigungen. Look at where we are excited. But no, that is not between you and God. Aber ist das nicht zwischen dir und mir? It's between you and Christ. Sondern zwischen dir und Christus. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Ah, Daddy. If you remember again when he called Gideon. Als er Gideon berufen hat. You know, Gideon was talking about the family. Gideon hat über die Familie gesprochen. He said, I'm the last born. Ich bin der Letzte in der Familie. You know, what God always gives you to do is beyond you. Gott dir als Aufgabe gibt, ist größer als du. He's bigger than you. Look at, let us go to Judges 6. Amen. He's bigger than you. Praise the Lord. Hallelujah. Ah, Daddy, I'm already dreaming of that television house. I'm already there. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Daddy, the message will just be going both day and night. Amen. Amen. Judges 6. Richter 6. From verse 12. 12. And the angel of the Lord appeared unto him and said unto him, the Lord is with thee, that mighty man of valor. You have to believe that you are a mighty man of valor. Und glaube, dass du ein starker Kämpfer bist. And Gideon said unto him, oh my Lord, if the Lord be with us, if the Lord be with us, why then is all this befalling us? They were going through difficulties. Amen. Wir haben Schwierigkeiten erlitten. And God is saying, you mighty man of valor. Aber Gott sagt, dass er ein starker Kämpfer ist. And he said, now if you are with us, why are we going through all this? Er hat gefragt, wenn wir doch, are you getting it? Wenn du bei uns bist, weshalb machen wir das? Why am I going through all this pain? Weshalb mache ich diese Schmerzen? Why am I going to the hospital to be zum Arzt gehen, um operiert zu werden, wenn du bei mir bist? If you are with me, why can't I even buy the food that I, you know, why can't I have my own children? Wieso kann ich meine eigenen Kinder haben? Or I have money in my account that I want to buy something, I don't buy in credit. I don't beg from one place to another money. Das ist nicht ausleihen, betteln. If you are with me. Kredite nehmen muss, wenn du wirklich bei mir bist. It's good you're saying here. Why then is all this befalling us? And where be all his miracles, which our father told us of, saying, did not the Lord bring us up from Egypt? But now the Lord hath forsaken us and delivered us into the hands of the Midianites. And the Lord looked upon him and said, go in this thy might, and thou shalt save Israel from the hand of the Midianite. Have not I sent thee? And he said unto him, verse 15, O my Lord, wherewith shall I save Israel? How is the television house going to come? How, yeah, you know, how is it possible? Yes, the money. Wirklich, amen. Praise the Lord. Hallelujah. Behold, my family is poor. Because my family, they don't even have this, they don't have weapons to fight. Keine Waffen, to you know, to have weapons. Maybe you have money, you don't have to have money to buy weapons. Du musst ja Geld haben, um Waffen zu haben. My family is poor. Meine Familie ist arm. In Manasseh. And I am the least of my father's. I'm the least in my father's house. The smallest. Der Jüngste. Amen. Mm-hmm. And the Lord said unto him, surely I will be with thee. Amen. Amen. The same he told Joseph. Amen. That the Lord was with him. He was a prosperous man. Whoever the Lord is with, don't underrate that person. Diese Person mit dem Herrn ist, amen. Dann unterschätzt diese Person nicht. The Lord, somebody that knows that submit to the Lord, that little child that Jesus talks about. Amen. Amen. Praise the Lord. Surely I will be with thee, and thou shalt smite the Midianite as one man. Praise the Lord. Hallelujah. It will be so simple that it will be beating one man. So as if man einen Menschen schlägt. There are so many. There are thousands von Feinden, von Gegnern. He said you are going to beat them as if you are beating just one man. Du eine Person schlägst. That's the victory. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Believe him is how you are qualified. Indem wir ihm glauben, sind wir qualifiziert. What makes us to be qualified? Was qualifiziert uns, ist, dass wir glauben? Amen. Amen. That's all. That's the qualification. Das ist die Qualifikation. Amen. Amen. We stop here. We continue from here also. Amen. Amen. As the Lord directs us. Amen. Amen.